Ja, dann vielleicht zur Einleitung erstmal. Ich habe schon ja relativ viel zu Hirnforschung gemacht. Von daher vielleicht einfach erstmal nur so ein bisschen kurz, ohne ins Detail zu gehen. Merkt man, wenn man sich mit Hirnforschung beschäftigt, erstmal, dass es da offenbar einen Gegensatz gibt. Also auf der einen Seite arbeitet die Hirnforschung auf höchstem technischem Niveau, um Funktionszusammenhänge im Hirnstoffwechsel am lebendigen Gehirn möglichst exakt zu bestimmen und zu lokalisieren. Und gleichzeitig kommen dabei oft Erkenntnisse über die menschliche Psyche oder das menschliche Handeln heraus, die eigentlich nur banale Klischees wiedergeben. Also wenn man irgendwie am Bahnhof mal sich durch diese ganzen populärwissenschaftlichen Zeitschriften durchwühlt, die alle sagen, sie beziehen sich auf aktuelle, neueste, modernste Erkenntnisse der Hirnforschung. Dann, ich habe auf der Herfahrt noch mal so ein bisschen gesammelt, dann kommt dabei raus, dass es Menschen möglich ist, sicher Quadrate von Kreisen zu unterscheiden, dass Kinder in stabilen Kleingruppen besser lernen als in überfüllten Klassenzimmern, dass wir eher bereit sind, einen überhöhten Preis für ein Produkt zu bezahlen, wenn die Verkäuferin sympathisch und hübsch ist, oder auch einer meiner Lieblingsartikel in der Gehirn und Geist. Da ging es darum, dass die Neurophysiologie bewiesen hat oder gezeigt hat, dass wir unangenehmen Situationen lieber ausweichen. Das sind jetzt alles Sachen, die hätte man sich auch schon vorher denken können. Und man fragt sich so ein bisschen, wie kommt das? Also auf der einen Seite hat man wirklich mit sehr großem technischem Aufwand, mit Forschungsgeldern, die Institute ausstatten, von denen andere Bereiche an der Universität nur träumen können, eine wirklich sehr fachkundige Forschungstechnik. Auf der anderen Seite, was dann in der Öffentlichkeit dabei ankommt, das sind irgendwelche Plattitüden, die eigentlich immer nur zu bestätigen scheinen, dass unsere Gehirne glücklicherweise mit unserer Lebenserfahrung im Alltag konform gehen. Um das so ein bisschen zu klären, wie es zu diesem Spannungsverhältnis kommt, muss man sich anschauen, was ist eigentlich der wissenschaftliche Gegenstand. Erstmal ist der wissenschaftliche Gegenstand der Neurophysiologie das Gehirn, insbesondere das menschliche Gehirn. Das heißt, es wird ein Organ, insbesondere einer Spezies, genau untersucht. Und das ist erstmal für einen Forschungszweig ein sehr eng gefasster Gegenstand. Also es geht um ein Organ einer Spezies, dessen Funktionsweise genauer analysiert werden sollen. Trotzdem ist die Humanneurophysiologie kein bescheidenes Orchideenfach. Und das liegt daran, ist eigentlich banal, aber ich glaube, man macht sich das besser noch mal klar. Das liegt eigentlich daran, dass genau dieses Organ das materielle Korrelat aller Gedanken, aller Gefühle, aller Erkenntnisse sein soll. Und damit hat die Humanneurophysiologie gleichzeitig den umfassendsten Forschungsbereich überhaupt. Weil alles, was Menschen tun, alles, was Menschen angeht in Gesellschaft, in Politik, in Ökonomie, in der Pädagogik und so weiter und so fort, lässt sich irgendwie auf Gehirnfunktionen zurückführen oder hängt in irgendeiner Weise mit Gehirnfunktionen zusammen. Das führt dazu, dass irgendwie in den letzten 10 Jahren sich eine unglaubliche Vielzahl von Bindestrichwissenschaften gebildet hat, die das Neuro als Präfix haben, also die Neuropädagogik, Neuroökonomie, Neuroethik und so weiter und so fort. Weil das natürlich alles Sachen sind, die mit dem Fühlen und Denken und den Bewusstseins- und Geisteszuständen und psychischen Zuständen von Menschen zu tun haben. Deswegen ist die Humanneurophysiologie irgendwie gleichzeitig für alles zuständig. Und deswegen gibt es so eine Unmenge von populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, wo man über jeden Bereich des menschlichen Lebens irgendeine neuronale Erklärung, irgendeinen neuronalen Bezug findet. Das heißt, die anderen Wissenschaften suchen so ein bisschen den interdisziplinären Anschluss an die zugrunde liegenden Hirnmuster ihrer Disziplin. Das findet man bei den Juristen im Strafrecht, bei den Pädagogen und so weiter. Und das findet man natürlich insbesondere auch bei der Psychologie. Ich weiß nicht, wie viele Psychologiestudierende jetzt gerade hier sind. Einige? Ja, doch, einige. Dann kennen Sie das aus Ihrem Fach wahrscheinlich, dass auch da das nicht mehr ganz wegzudenken ist. Und meine These ist, dass das für viele Wissenschaften, aber insbesondere auch für die Psychologie, erhebliche Konsequenzen hat für das Verständnis des eigenen Forschungsgegenstandes, in dieser Weise den Anschluss an die Neurowissenschaften zu suchen. weil sie damit erstmal von einem bestimmten Prinzip ausgehen. Ich habe dazu ein Zitat von Erik Kandl aus Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes. Da schreibt er: Alle geistigen Prozesse, selbst die komplexesten psychologischen Prozesse, leiten sich von Operationen des Gehirns ab. Die zentrale These dieser Sichtweise besteht darin, dass das, was wir gewöhnlich Geist nennen, in einem ganzen Bündel von Funktionen besteht, die vom Gehirn ausgeführt werden. Als Folge davon sind Verhaltensstörungen, die psychische Krankheiten charakterisieren, Störungen der Gehirnfunktion. Und zwar auch in jenen Fällen, in denen die Ursachen der Störungen ihren Ursprung eindeutig in der Umwelt haben. Das heißt, es lässt sich alles auf, wie er das hier nennt, ein Bündel von Funktionen im Gehirn zurückführen. Alles das, was als psychische Störung, Verhaltensstörung, Depression und so weiter bekannt ist. Und zwar explizit, wie er sagt, auch dann, wenn die Ursachen in der Umwelt liegen, weil natürlich die Umwelt bzw. der Umgang mit der Umwelt dann auch Auswirkungen auf das neuronale Geschehen im Gehirn hat. Wenn man jetzt ein bisschen genauer guckt, was passiert da, wäre ein Punkt, der mir als Nicht-Psychologin immer wieder aufgefallen ist, gewissermaßen das Unbewusste, was ja klassisch in der Psychoanalyse eine ganz wichtige Funktion hat, wichtig bleibt, aber seinen Charakter ändert. Es wird nämlich zu etwas Nichtbewusstem. Das heißt, der Forschungsgegenstand verlagert sich erstmal von der Psyche auf das Gehirn. Das heißt, der Gegenstand, der untersucht wird, ist erstmal nicht vorrangig die Psyche, sondern das Gehirn. Und gerade vor ein paar Jahren anlässlich des 150. Geburtstages von Sigmund Freud sind viele Texte zu den neurophysiologischen Grundlagen der Psychologie erschienen, unter anderem von Gerhard Roth, der Name sagt ihm bestimmt was, einer der ganz bekannten deutschen Hirnforscher. Gerhard Roth sieht in der Zusammenführung von Forschungsergebnissen aus Hirnphysiologie und Psychologie eine erneute Bestätigung für die Determiniertheit menschlicher Handlungen. Und zwar nicht nur aufgrund der naturkausalen Wirkung der Neuronen des Gehirns, sondern auch aufgrund der dem Bewusstsein entzogenen Wirkung des Nichtbewussten, welches dann mit den neuronal determinierten Hirnprozessen verknüpft betrachtet wird oder als mit denen verknüpft angesehen wird. Das heißt, das Unbewusste wird erstmal sprachlich zu einem Nichtbewussten, es wird aber, glaube ich, auch sachlich zu einem Nichtbewussten, weil diese Trennung in der Neurobiologie darüber erklärt wird, dass das Bewusstsein allein an die kortikalen Gehirnbereiche gebunden ist. Das heißt, alles, was hier vorne ist, dessen sind wir uns bewusst. Alles, was in anderen Teilen des Gehirns passiert, da hat das Bewusstsein keinen Zugriff drauf. Und das Unbewusste soll dann also darum ein Unbewusstes sein, nicht aus einem psychologischen, sondern aus einem rein physiologischen Grund, weil der Ort, an dem es durch das Gehirn realisiert wird, einfach dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Also das Bewusstsein ist auf die kortikalen Gehirnbereiche beschränkt. Alle Prozesse, die nicht im kortikalen Bereich sind, sind dem Bewusstsein entzogen und damit nicht bewusst. Das heißt, irgendwie wird von einer Ortsangabe einer neuronalen Aktivität, also in einem nicht kortikalen Bereich, auf einen psychischen Inhalt, nämlich das Unbewusste, geschlossen oder irgendwie wird da eine Verbindung gezogen. Und das ist eigentlich der Sache nach etwas ganz anderes als der Begriff des Unbewussten in der klassischen Psychoanalyse, wo das Unbewusste ja immer als Resultat eines Bewusstseinsprozesses begriffen wird. Also ohne da jetzt wahrscheinlich so firm zu sein wie manche von Ihnen, ist es sozusagen klassisch so, dass das Unbewusste genau darum einen spezifischen Einfluss auf unser Denken und Handeln haben kann, weil es als Inhalt mit Bedeutung einen Bezug zum Bewusstsein hat. Und damit kein dem Bewusstsein völlig Äußerliches ist. Also nur als Teil des Bewusstseins, auf das es dann immer bezogen sein muss, kann das Unbewusste dann auch über das Bewusstsein zugänglich sein, was sich dann beispielsweise ja die Psychoanalyse zunutze macht. Bei einem Nichtbewussten ist das gar nicht möglich. Da fehlt sozusagen die Verbindung, da fehlt sozusagen die Arbeit des reflektierenden Ichs auf das eigene Bewusstsein. Da fehlt der ganze Prozess des Unbewusstwerdens. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie Verdrängung zum Beispiel, sondern es gibt einfach Gehirnbereiche, die ohne Bewusstsein sind. Und das heißt sozusagen, die klassische Vermittlung fehlt weg. Und das Unbewusste als Nichtbewusstes wird dann darum bestimmt für die menschlichen Handlungen, nicht weil das sozusagen etwas ist, das verdrängt wurde und noch immer irgendwie in uns arbeitet und als Unbewusstes gleichzeitig präsent ist, sondern weil es sich um naturkausale, determinierte Gehirnprozesse handelt, die Ursache für eine Wirkung sind und die Ursache der Wirkung fällt nicht ins Bewusstsein. Das heißt, man könnte sagen, logisch der Sache nach wird das sowas wie ein Reflex. Und damit wird es eigentlich auch rätselhaft, wie so etwas psychoanalytisch zugänglich sein soll. Ja? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, also Frau Elle zwar mit dem ersten Teil topisches und utopisches Modell zwar im Konstrukt aufgemacht, wo es versucht, irgendwie zu erklären, aber gleichzeitig hat er ja auch immer argumentiert, dass seine Theoriemodelle nur so weit wie Geltung haben können, bis irgendwann in der Zukunft man das vielleicht nachweisen kann. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit man da keine Aufmerksamkeit mehr vorhat, sondern auf der einen Seite irgendwie eine Theorie abstrahiert von der tatsächlichen materiellen Grundlage und das gegenwärtig so. Das stimmt, also bei Freud gibt es tatsächlich auch immer Stellen, die sich in diesem Sinne mechanistisch oder biologistisch lesen lassen, mit der Hoffnung darauf, dass das irgendwann mal erkannt wird. Gleichzeitig hat man aber sozusagen auch dieses logische Problem, wenn ich einfach Wirkung habe in einem Bereich, auf den mein Bewusstsein nicht zugreifen kann, und das meine Handlung bestimmt, dann komme ich da ja nie ran. Das heißt, dann wird sozusagen das ganze Konzept der Psychoanalyse fragwürdig. Dann kann ich eigentlich nur daran kommen, wenn ich direkt in den Hirnstoffwechsel eingreife und entsprechende Psychopharmaka verschreibe. Also was sozusagen schon mal eine Verschiebung in der Betrachtung des Gegenstandes ist. Aber ansonsten haben Sie recht, ja, also bei Freud selber hat man natürlich beides. Aber beim Neurofeedback ist es doch, also da benutzt man ja keine Psychopharmaka. Da nimmt man ja, also entweder die Messwerte, die man da sieht, oder das Gespür, also dass der Mensch sozusagen selbst reflektiert und ein Gefühl für sich bekommt. Ja. Was dann aber immer wieder heißt, das muss was sein, was mit dem kortikalen Bereich verbunden ist. Und von daher wäre das dann auch etwas, das dann nicht mehr in das Nichtbewusste bei Rot fällt. Also von daher, ja, hat man das, aber man hat sozusagen immer diese Verknüpfung. Bewusstsein heißt vorderer kortikaler Bereich. Ja? Ich habe eine Frage. Ich meine am Anfang, dass in der Regel das Unbewusste der Sprache entzogen ist, also sprachlichen Phänomen gewissermaßen. Dann hat man ja eigentlich sich auch mit Jacques Lacan auseinanderzusetzen, also der ja gerade davon ausgeht, in der Formulierung des Mundes zu sein, strukturiert in der Sprachenfolge eine eigene Grammatik, so der die Analyse vor allem nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat. Also gibt es ja irgendwelche Strategien, die sich in Lacan und der Forschung von der Psychoanalyse gar nicht mehr. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass ich mich auf die Sprache bezogen habe. Zumindest wollte ich das nicht, weil ich glaube, damit macht man nochmal ein ganz neues Fass auf. Aber ja, wäre spannend, sich nochmal anzugucken. Wollte ich eigentlich nicht machen. Vielleicht kann man das nachher nochmal irgendwie nach dem Workshop nochmal diskutieren. Worauf ich eigentlich irgendwie den Schwerpunkt setzen wollte, ist mit der Verbindung von Psyche und Gehirn verschiebt sich so ein bisschen der Gegenstand. Man hat dann eigentlich zwei Gegenstände, die der Forschung zugänglich sind. Das eine ist das Gehirn, das andere ist das Bewusstsein. Das Gehirn kann man technisch untersuchen, beim Bewusstsein muss man die Probanden fragen. Und diese beiden Gegenstände werden erstmal zusammengezogen. Die Frage ist, was passiert dann, wenn man so sich vorstellt, das wäre ein Gegenstand? Wobei ja der Zugriff erstmal ein verschiedener ist, ne? Also das eine kann ich irgendwie messen, beim anderen muss ich mit Leuten reden und sie fragen. Das heißt, ein physikalischer Prozess als Hirnprozess ist erstmal ein Gegenstand der äußeren Anschauung und als solcher ja auch gar nicht introspektiv bewusst. Ich habe keine Ahnung, was mein Gehirn gerade macht. Streng genommen weiß ich noch nicht mal, ob ich ein Gehirn habe, weil ich war noch nie im Scanner. Ich gehe mal davon aus, aber es ist sozusagen erstmal nichts, was mir direkt in meiner eigenen Anschauung gegeben ist, oder es ist auch nichts, was ich jetzt introspektiv spüre. Das heißt, bewusst ist erstmal überhaupt nicht die spezifische Art der Hirnaktivität, sondern bewusst ist ein gedachter Inhalt, eine Bedeutung. Das Denken eines Inhaltes korreliert jetzt zeitlich einem physikalischen Prozess, der dann von außen neurobiologisch aber genau nicht introspektiv erfasst werden kann. Also wenn ich jetzt irgendwas denke, ich denke an eine Katze. Das ist ein bestimmter Inhalt. Wenn ich jetzt gleichzeitig an die entsprechenden Gerätschaften angeschlossen wäre, Sie kennen das wahrscheinlich teilweise aus Ihrem Studium, dann könnte man zeitgleich eine korrelierende Hirnaktivität messen. Der bin ich mir aber nicht bewusst. Ich spüre nicht, was in meinem Gehirn vorgeht, sondern ich denke an eine Katze und verbinde das mit bestimmten Gefühlen oder Erinnerungen oder was auch immer. Diese verschiedenen Formen des Zugangs bedeuten erst einmal, dass die Neuropsychologie, wenn sie sich das Gehirn anschaut, das Bewusstsein immer nur als das erfasst, was es nicht ist. Weil das Gehirn ist nicht Bewusstsein, sondern es ist eine elektrochemische Gehirnaktivität. Das heißt, erstmal wird der Gegenstand Bewusstsein über etwas gefasst, was eigentlich etwas anderes ist. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlichter Gedanke, aber ich dachte, ich mache das nochmal im Grundlagenteil deutlich. Das wird dann oft unter der Bezeichnung Qualia-Problem diskutiert oder auch unter dem Aspektdualismus oder Perspektivdualismus, Innenperspektive, Außenperspektive. Ja? Dazu wollte ich irgendwie nur sagen, dass es ja irgendwie, soweit ich weiß, in der Philosophie des Geistes so ein bisschen so Streit ist. Und es gibt ja Leute, also ich weiß nicht, Gerhard Roth wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was zu seiner Position ist, aber es gibt ja irgendwie Leute, die halt sagen, das ist eben doch das Gleiche. Also es gibt eben nichts Bewusstes, was sich irgendwie nicht darauf, auf diese Gehirnprozesse sozusagen zurückführen lässt. Und dass man eben, wenn man halt sozusagen genau weiß, wie da alles so verdrahtet ist oder wie diese Prozesse ablaufen, dass man dann auch eben das Bewusstsein oder diese Bewusstseinsinhalte, diese Qualia daraus ableiten kann. Das Problem dabei ist, was bedeutet jetzt ableiten? Weil ich habe ja es der Qualität nach mit etwas anderem zu tun. Das heißt, wenn ich einen elektrochemischen Prozess im Gehirn habe, wie kann ich daraus den Inhalt Katze ableiten? Das ist sozusagen die ganze Frage, um die es geht. Ne? Also ich denke an eine Katze, während ich das mache, gibt es eine bestimmte Hirnaktivität. Wir stellen uns das jetzt erstmal modellhaft ganz, ganz simpel vor. Es ist natürlich real ein bisschen komplexer. Aber das heißt sozusagen, immer wenn ich an eine Katze denke, gibt es ein bestimmtes elektrochemisches Signal in meinem Hirn. Gehen wir mal davon aus, es wäre so, dass ich eine eindeutige 1:1 Korrelation hätte zwischen bestimmter Gehirnaktion und bestimmtem gedachtem Inhalt. Was in der Praxis nicht so ist, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen. Aber nehmen wir mal ein ideales Modell an und sagen, das wäre genau so. Dann hätte ich ja immer noch das Problem, der elektrochemische Prozess ist keine Katze. Es ist ein elektrochemischer Prozess, irgendwas, ja, zum Beispiel irgendwie eine bestimmte elektrische Spannung an einem Nerv oder eine bestimmte chemische Signalübertragung in einer Synapse, ist was anderes als eine Katze, so banal. Wie komme ich jetzt darauf, diesen Inhalt ableiten zu wollen? Dazu müsste ich eigentlich den Weg umgekehrt gehen. Und erstmal den Probanden immer fragen, woran er gerade denkt, um dann so etwas wie eine Hirnkarte erstellen zu können. Und genauso passiert das ja auch. Das heißt, die elektrochemischen Prozesse sind ja der Qualität nacheinander erstmal alle gleich. Die finden an verschiedenen Orten statt, die finden teilweise in verschiedener Intensität und mit verschiedenen Wechselwirkungen statt. Aber der Qualität nach habe ich da elektrochemische Stoffwechselprozesse. Dass das eine Katze bedeutet und das andere Ball und das dritte die Formel der Relativitätstheorie, sehe ich den Dingern erstmal nicht an. Das heißt, ich muss eine Korrelation herstellen, ich muss die Leute fragen, was sie gerade denken und könnte dann darüber sozusagen dann eine Hirnkarte erstellen. Das ist so die Idealvorstellung. Dann könnte ich eigentlich auch nicht streng im deduktiven Sinne die Inhalte aus dem neuronalen Geschehen ableiten, sondern ich müsste es auswendig lernen. Ich müsste es immer wissen. Das heißt, ich ordne da verschiedene Qualitäten einander zu. Und auch dann wäre das nur möglich, vom Gehirnprozess auf die bewussten Gedanken eines Menschen zu schließen, wenn es tatsächlich diese 1:1 Korrelation gäbe und wenn jedes menschliche Gehirn gleich wäre. Das ist alles nicht der Fall. Das heißt, ich habe sozusagen das Problem, was mit diesem Qualia-Problem in der Philosophie bezeichnet wird, dass ich versuche, einen Begriff über zwei verschiedene Gegenstände abzubilden. Also beispielsweise, wenn ich einen geschriebenen Text habe und ich analysiere chemisch genau die Zusammensetzung und die Form und die Anordnung der Tinte auf dem Papier. Das kann ich machen, aber die Bedeutung der Worte kommt dabei ja nicht raus. Sondern die Bedeutung der Worte habe ich erst dann, wenn ich das lese. Und dazu muss ich sozusagen eine Zuordnung machen. Und auch wenn ich diese Zuordnung mache, bleibt die Differenz bestehen. Das heißt, wenn ich das Wort Katze aufschreibe, ist auch banal, ist das keine Katze. Haart nicht, frisst nicht, miaut nicht. Und genau das gleiche Problem bleibt dann eben auch bei diesem sogenannten Qualia-Problem in der Hirnforschung bestehen. Das heißt, selbst wenn ich diese Zuordnung machen kann, habe ich im Gehirn immer noch keinen bewussten Inhalt. Sondern ich kann höchstens im Idealfall eine exakte Zuordnung machen und sagen, wenn diese und diese Hirnreaktion ist, dann hat der Mensch Angst oder dann denkt er an einen roten Ball. Sie gucken skeptisch? Nee, also ich meine, ich könnte ja auch als Proband einfach sagen, ich denke an einen roten Ball und an irgendwas anderes. Und dann wären ja die ganzen Ergebnisse... Dann wären die ganzen Ergebnisse schwierig, ja. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass jedes Individuum, nur weil das eine Areal irgendwie aktiv ist, an das Gleiche denkt. Also hoffe ich jedenfalls mal. Und das meinte ich mit, also das ist sozusagen eine modellhafte Idealvorstellung. Und selbst bei dieser modellhaften Idealvorstellung hätte man das Problem. Real sieht das ja in der Neurophysiologie ganz, ganz anders aus. Also nicht nur sind alle Gehirne individuell sehr verschieden, finden sich sehr verschiedene Arten von Verschaltung, von Nervenausbindung und so weiter. Also das heißt, wenn man sich mal genau guckt, einfach nur schlicht irgendwie, wie die Nervenbahnen laufen, ist kein Gehirn wie das andere, genauso wie kein Körper wie der andere ist. Und dann hat man das Problem, dass man immer so eine Art von Hintergrundrauschen hat. Das heißt, im Gehirn ist ja immer jede Menge los. Das heißt, man muss sozusagen erstmal das Hintergrundrauschen rausrechnen, um zu gucken, was ist jetzt das Spezifische bei diesem bestimmten Bewusstseinsinhalt. Um das machen zu können, braucht man lange Testreihen. Was jetzt dem Probanden während dieser langen Testreihen durch den Kopf geht, weiß man nicht, weil niemand kann sich 3 Stunden lang darauf konzentrieren, irgendwie rote Kreise und gelbe Quadrate nacheinander zu sehen. Die Konzentration lässt wahrscheinlich, selbst wenn man sich bemüht und das möchte, irgendwann nach. Das heißt, man hat solche Experimente, also Gerhard Roth hat ja auch irgendwie angefangen, gerade in seinen Forschungen das Farb- und Formsehen zu untersuchen. Das heißt, da wird dem Probanden radioaktiv angereicherter Traubenzucker gespritzt, weil man das dann sozusagen, wenn dann der Zucker im Gehirn verstoffwechselt wird, besonders gut sehen kann. Erstmal braucht man freiwillige Probanden. Das ist dann nicht irgendeine Mischgruppe, das sind in der Regel Leute, die in irgendeiner Art und Weise persönlich vom Forscher abhängig sind. Also im Fall von Gerhard Roth gerne seine Ehefrau und seine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen mit kleinem i. An denen werden diese Experimente gemacht. Die kommen dann in den Tomographen und müssen dann 2,5 bis teilweise 4 Stunden lang nacheinander einfache geometrische Formen in den Grundfarben sich anschauen. Und währenddessen wird die Hirnaktivität gemessen und dann wird sozusagen geschaut, wo ist im mathematischen Durchschnitt, wenn man das Hintergrundrauschen wegrechnet, die höchste Aktivität im Mittel. Man kann sich vorstellen, dass den Leuten dabei alles Mögliche durch den Kopf geht. Man kann sich, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sich vorstellen, dass die dann anfangen, irgendwie über ihre Einkaufsliste nachzudenken oder wie nervig das ist oder dass gerade der linke Zeh juckt und sie nicht rankommen, um ihn zu kratzen oder was weiß ich. Deswegen muss man da möglichst viele Experimente machen, weil diese Experimente aber sehr, sehr teuer in der Durchführung sind und man auch zumindest bis vor wenigen Jahren noch nicht so viele freiwillige Probanden hatte. Mittlerweile hat sich das geändert, weil die Hirnforschung sehr viel populärer geworden ist und jeder auch mal einen eigenen Hirnscan sehen möchte. Aber so noch vor 5 Jahren war es nicht so einfach, viele Probanden zu finden, haben die dann auch oft sehr kleine Versuchsgruppen. Das heißt, rein immanent statistisch ist das so ein bisschen schwierig. Es gibt dann auch irgendwie so ein paar Versuche. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht auch mal gehört, wie der Bennett mal, um sein Labor zu testen, einen Lachs in seinen Versuch mit eingebaut hat? Wer kennt das Experiment? 1, 2, 3, 4. Kann ich ja noch mal irgendwie kurz ausführen. Irgendwo habe ich auch das Zitat von ihm. Er hat das eigentlich gemacht, sozusagen, um sowohl die Fehleranfälligkeit als auch die Interpretationsabhängigkeit der Analyse der Daten in der funktionellen Magnetresonanztherapie, Tomographie, zu testen. Und er hat dann bei einer Versuchsreihe mit menschlichen Probanden unter anderem einen frischtoten Lachs vom Markt in den Tomographen geschoben und halt das ganze Experiment mit diesem toten Fisch gemacht. Das heißt, er hat dem Fisch den Versuchsablauf erklärt. Nachdem er den Versuchsablauf erklärt hatte, hat er ihm Fotos von menschlichen Gesichtern gezeigt, die verschiedene Emotionen ausdrückten. Er hat dann die Ergebnisse, die gemessen wurden, an sein Labor geschickt. Und das Ergebnis war, dass in der Probandenreihe die Ergebnisse von diesem toten Fisch nicht wesentlich abwichen von den Ergebnissen der lebenden menschlichen Probanden. Das heißt, auch der Fisch hatte eine spezifisch erhöhte Gehirnaktivität in bestimmten emotionalen Bereichen. Was sich der Craig Bennett so erklärt hat, dass die zufällige Restaktivität, also das heißt, also wenn man einen Fisch tötet und der ist frisch, dann hat das Gehirn halt immer noch so eine Restaktivität. Das ist sozusagen nicht gleich weg, sondern gerade wenn man die kühlt, dann gibt es immer noch irgendwelche elektrochemischen Abläufe zwischen den Nerven. Also er hat sich das so erklärt, dass er vermutet, dass die zufällige Restaktivität in diesem Fischgehirn von dem Labor in einer Art und Weise bearbeitet worden ist, dass auch da wie bei allen anderen das Hintergrundrauschen, also alle anderen für das Experiment nicht wichtigen Hirnareale rausgerechnet worden sind, sodass man dann eine Aktivität an genau den identifizierten wichtigen für das Mitfühlen mit den emotionalen Gesichtsausdrücken von anderen Menschen wichtige Zentrum sozusagen dann aufschien als Bild. Er hat versucht, dieses Experiment dann in der Science zu veröffentlichen. Und die Science hat sich allerdings geweigert, den Artikel abzudrucken, weil sie gesagt hat, das ist keine umfängliche statistische Reihe, weil er nur einen toten Fisch untersucht hat. Deswegen ist das sozusagen nicht in der Science erschienen, sondern es wurde dann später vor allem im Internet, glaube ich, veröffentlicht. Aufbauend auf diesem Experiment von Craig Bennett, der eigentlich sozusagen nur die Sorgfalt der Datenauswertung seines Labors damit prüfen wollte, haben dann Edward Wool und ein paar andere Forscher das aufgegriffen und mal untersucht, was in dem bildgebenden Verfahren denn jetzt eigentlich tatsächlich an Messdaten exakt wiedergegeben wird und was nicht. Ja? Ich hatte nur zuvor noch eine Anmerkung oder Frage. Mhm. Weil wir ja gesagt haben, da sitzen dann Leute im Scanner, sind da über 4 Stunden und dann verpassen die, also weiß man ja nicht, worüber die da denken, während die diese Vierecke auswerten müssen. Mhm. Aber es ist ja dennoch mittlerweile möglich zu sagen, da sitzen Leute in einem Scanner, wir messen deren Hirnaktivität, die sagen uns, ob sie, also die drücken, ob sie an, wenn sie an ein Gesicht denken, drücken sie rot, wenn sie an ein Haus denken, drücken sie gelb und die Aktivität, also der Hirnscanner kann voraussagen, was die drücken werden. Also das ist ja eigentlich nochmal ein weiterer Schritt, also dass quasi die Hirnaktivität für eine bestimmte Region aussagekräftig ist für die Entscheidung der Person. Und das ist irgendwie mehr als quasi im Scanner sitzen und einfach nur sich Vierecke anschauen und dann halt irgendwas da abbilden im Gehirn. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch mit dem, was da gesagt wird? Also dass das überhaupt keine Aussagekraft hat? Erstmal nicht, weil der Craig Bennett geht nicht davon aus, dass das überhaupt keine Aussagekraft hat, sondern es geht ihm eher darum und dem Edward wohl auch darum, sozusagen zu zeigen, was da eigentlich an Abstraktion im mathematischen Durchschnitt geschaffen wird. Ich meine auch einen Widerspruch zu ihm, also dass das halt gar keine Aussagekraft hat. Habe ich das gesagt? So habe ich zumindest verstanden, also das ist klang irgendwie so banal, ne? Also da sitzen ja irgendwie Leute und dann bilden wir da irgendwas ab und dann was nehmen wir da draus? So. Aber was ich dagegen sagen möchte, ist ja, irgendwo kann da ja eine Voraussage getroffen werden. Also wir erklären uns das, wenn wir das kritisieren. Es geht sozusagen darum zu sagen, dass man erstmal sehr, sehr viele Versuche braucht, um einen mathematischen Durchschnitt zu bekommen, der dann eben auch nicht für jedes menschliche Gehirn gilt. Und das heißt, ich kann auch bei dem Versuch, den Sie geschildert haben, die haben, glaube ich, mittlerweile in der Korrelation eine Trefferquote von irgendwie 52, noch was Prozent. Das heißt, es ist mehr als die Hälfte. Deswegen sagen Sie, es ist kein Zufall. Aber es ist was anderes als eine exakte Voraussage. Das heißt, wenn ich mit einem Probanden arbeite, mit dem ich schon sehr lange gearbeitet habe, dann steigt die Trefferquote an. wenn ich einen neuen Probanden da reinsetze, dann hat man sozusagen eine Trefferquote, die von Fall zu Fall sehr verschieden sein kann. Also das heißt, man kann, wenn man sich ein einzelnes individuelles Gehirn anschaut, dann kann man dann, wenn man sozusagen das länger erforscht hat, dann kann man diese Voraussagen machen, weil man dann sozusagen sieht, in welchem Bereich das Aktionspotenzial entsteht. Und dass man sozusagen jetzt sagt, man kann das verallgemeinern. Das findet über Korrelationen statt, die so weit von 1 entfernt sind. Das heißt, es sind also irgendwie ja dann mal knapp über 50%, dass man in den meisten anderen Naturwissenschaften von einer statistischen Streuung sprechen würde. Das ist nicht so exakt möglich. Das heißt jetzt nicht, dass es diese Korrelationen nicht gibt, sondern das heißt erstmal, dass man es da mit Wechselwirkungen zu tun hat, die so mannigfaltig sind und individuell so verschieden sind, dass sozusagen eine 1:1 Korrelation erstmal sehr, sehr weit von der tatsächlichen naturwissenschaftlichen Praxis ist oder von den Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, ja, ich glaube, der entscheidende Punkt also ist doch auch, dass selbst wenn man die 100% annähern würde, es ja immer noch so wäre, dass man zwar aus dem einen Fall das andere vorhersagt, mhm. Das kann man ja genauso vielleicht auch Verhalten sich überlegen. Wenn die Ampel auf Rot geschaltet wird, dann bremsen die Leute. Dann kannst du vielleicht auch mit beiden 100% vorhersagen, dass die Leute bremsen. Es gibt immer Ausnahmen natürlich. Aber jetzt philosophisch ist ja dann der entscheidende Schritt, du kannst ja dann trotzdem nicht aus dem, was du misst, ableiten, ist das jetzt ein Gesicht oder eine Katze, sondern du kannst einfach nur voraussagen, aufgrund deines Gelernten, in der Vergangenheit, das ist ein Induktivschluss, in der Vergangenheit hat das immer Zusammenhang mit Katzenbild oder Hausbild oder so. Und insofern ist das ja dann irgendwie theorieblind oder so. Das ist einfach nur eine gelernte Reduktion und das setzt man so weiter. Mhm. Also selbst wenn es 100% wäre, ist mein Standpunkt, würde es uns sehr wenig verraten eigentlich. Das ist sozusagen der andere Punkt. Also ich glaube, man muss diese beiden Ebenen auseinanderhalten. Also die eine Ebene ist, funktioniert das grundsätzlich? Und da kann man schon sagen, im Einzelfall, gerade wenn man ein Gehirn sehr gut untersucht hat, dann kann man solche Korrelationen feststellen. Und man kann auch zum Beispiel negativ über Gehirnverletzungen dann im Nachhinein zum Beispiel zeigen, wie Bewusstseinsinhalte mit Gehirnaktivitäten in Zusammenhang gestanden haben müssen. Also wenn jemand einen Schlaganfall hat und kann hinterher bestimmte Sachen nicht mehr und es sind bestimmte Gehirnregionen geschädigt worden, dann kann man darauf schließen, dass genau die Gehirnregionen wohl irgendwie damit zusammenhängen. Aber das ist halt immer noch was anderes, genau der Punkt, als zu sagen, es handelt sich um denselben Gegenstand. Das Broca-Zentrum ist nicht die Sprache, sondern die Sprache ist halt etwas, was man aktiv tut. Negativ kann man sagen, also ganz schlicht, ohne Gehirn ist Denken wohl nicht möglich. Das kann man auch empirisch im Experiment nachweisen. Wenn bestimmte Gehirnareale nicht mehr funktionieren, dann funktionieren auch oft bestimmte mentale Sachen nicht mehr. Wenn das Gehirn tot ist, dann sind Bewusstseinsäußerungen auch nicht mehr nachweisbar. Das kann man auf jeden Fall zeigen. Positive Korrelationen lassen sich mit bestimmten statistischen Wahrscheinlichkeiten auch feststellen. Aber das Problem ist, wird diese Korrelation wie eine Kausalität behandelt? Oder reflektiert man auf das Verhältnis der verschiedenen Gegenstände, mit denen man es zu tun hat? Der begriffliche Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ist bekannt. Ja, das heißt also, wenn ich an eine Katze denke, eine bestimmte Hirnregion besonders stark stoffwechselt, dann hat man eine sehr hohe Korrelation. Dann ist man geneigt, daraus eine Kausalität zu machen und zu sagen, okay, diese Gehirnregion macht, dass ich an eine Katze denke. Man kann das dann sogar teilweise experimentell hervorrufen. Das heißt, es ist auch möglich, mit Elektroden bestimmte Areale des Gehirns zu reizen und dadurch bestimmte Gefühle oder auch bestimmte inhaltliche Gedanken oder bestimmte Halluzinationen beim Probanden hervorzurufen. Das heißt, es wäre dann eventuell sogar möglich, eine bestimmte Hirnregion gezielt bei mir zu reizen und dann denke ich auf einmal an eine Katze. Das ist schwieriger, aber zumindest im Idealfall ist das nicht unmöglich, dass das geht. Aber der Gedanke an die Katze kommt da ja nicht her. Der Gedanke an die Katze kommt ja nicht aus diesem Gehirn, sondern das geht ja nur, wenn ich ein Gehirn habe von einem Menschen, der schon weiß, was eine Katze ist. Der Gedanke an die Katze kommt ja daher, dass die Viecher draußen rumlaufen und ich vielleicht mal eine hatte. Das produzieren ja nicht die Neuronen selbst. Beziehungsweise es gibt dann diese Gehirn-im-Tank-Theorien, bei denen die Neuronen das offenbar doch tun, aber das lassen wir mal außen vor. Und das heißt sozusagen, dieser Prozess, wie wird daraus, ich sehe ein Viech, eine bestimmte neuronale Verknüpfung ist ja auch nochmal was anderes als der Prozess, wie wird dann aus einer neuronalen Aktivität wieder ein bestimmter bewusster Inhalt. Und in allen Fällen hat man es mit Gegenstandswechseln zu tun. Das heißt, die Katze, die ich sehe, ist nicht der Begriff der Katze. Und der Begriff der Katze, also der vorgestellte Inhalt, ist was anderes als die elektrochemische Reaktion. Und das Wie der Vermittlung, das ist das, was es eigentlich der Hirnforschung als Naturwissenschaft so schwer macht, weil das eben keine mechanistische, naturkausale Vermittlung sein kann, so wie ich eine Reihe von Dominosteinen habe. Das heißt, ich habe dann sozusagen keine lineare Ursache-Wirkungskette, sondern ich habe irgendwo einen Sprung in der Qualität des Gegenstandes. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich war. Ich springe so ein bisschen hin und her. Ja? Wenn man eine Katze ist, was schon recht kompliziert ist, mich würde interessieren, wie ist es mit einer Farbe? Ist da nur... Ich weiß nicht, ob das einfacher oder komplizierter ist. Also eigentlich ist ja die Farbe immer noch mal eine Abstraktion von einem Gegenstand, weil man ja die Farbe als Wahrnehmung, also als wahrgenommene Farbe, immer nur als Farbe an einem Gegenstand hat. Das heißt, ich sehe nie bloßes Rot, sondern ich sehe immer ein rotes Etwas. Und ja, wie sich dann eine solche gedankliche Abstraktion neuronal vermittelt, ist dann aber, glaube ich, nicht mehr oder nicht weniger rätselhaft, als wie aus einem sinnlichen Eindruck ein elektrochemischer Prozess wird, oder? Glaube ich erstmal, ja. Hab ich mich noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, dass zum Beispiel Farben jetzt ja auch viel näher im neuronalen Weg verarbeitet werden. Also das sind ja irgendwie, so, ich glaube ungefähr, das ist auf dem zweiten Neuron wieder so, würde das ja schon dann kommen, dass dann diese Gegenfarben Teil ist. Ich weiß nicht mehr genau, das hatten wir jetzt irgendwie letztes Semester oder so. Und dass da, je nachdem welches Neuron das gereizt wird, dass es gleich eine verschiedene Farbe gibt. Und bei der Katze ist es ja viel weiter hoch, also da muss ja dann die Erinnerung davon dazukommen. Und ich glaube, dass bei Farben braucht man nicht die Erinnerung daran eigentlich. Also Sie meinen jetzt irgendwie die Komplementärfarben, wie sie dann auf der Netzhaut wahrgenommen werden? Ja, genau. Also viel schneller, also viel tiefer erkannt werden, weil das ist viel weniger, eine viel kürzere Verbindung ist. Und da, ja, also ich glaube, die Frage so in die Richtung. Ja, ich glaube auch, dass ich das immer so ähnlich würde. Ja. Aber ich glaube, für den Gegenstandswechsel macht das erstmal keinen Unterschied, weil also in beiden Fällen brauche ich eine äußere Sinnlichkeit, brauche ich einen äußeren Reiz in irgendeiner Art und Weise. Und die neuronale Weiterleitung ist ja nicht mit dem gedanklichen Begreifen gleichzusetzen. Das sind ja sozusagen nochmal verschiedene Sachen, ob ein Sehnerv gereizt wird oder ob ich eine ästhetische Empfindung zum Beispiel habe. Und dann hat man sozusagen die Schwierigkeit, wie lässt sich das eine auf dem anderen abbilden? Also es hängt wohl irgendwie miteinander zusammen, wird jetzt sehr unwissenschaftlich ausgedrückt, bewusst, und dieses irgendwie... Das ist sozusagen eigentlich das, was geklärt werden müsste. Und das wird aber sozusagen der Möglichkeit nach bloß über das Feststellen von Korrelationen immer wieder aufgewiesen. Das heißt, es handelt sich nicht um eine logische Ableitung, sondern es handelt sich eigentlich immer nur um den empirischen Befund. Wenn ich das denke, passiert an bestimmten Stellen das. Und selbst das ist schon eine Idealvorstellung und empirisch schwer abzubilden, weil im Gehirn in der Regel an vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig Aktivitäten sind. Was das Spannende dabei ist, vielleicht dann nochmal wieder zurück auf das Verhältnis von Psychologie und Neurowissenschaft, ist, dass... Obwohl momentan eigentlich der Trend dahin geht, dass die Psychologie versucht, den Anschluss an die Neurowissenschaft zu finden und es immer heißt, die Psychologie braucht sozusagen diesen Bezug an die Neurowissenschaft, um dann tatsächlich dann auch ihren Wissenschaftscharakter zu stärken, um sozusagen auf den Weg einer echten harten Wissenschaft zu kommen, wo man auch was Messbares hat und wo man Zahlen hat und Daten hat und so, dass es trotzdem in der Praxis eigentlich eher umgekehrt ist, nämlich so, dass die Neurowissenschaft ganz dringend die Psychologie braucht und gar nicht unbedingt umgekehrt. Das ist ganz, ganz spannend. Ich kam darauf, als ich ein Gutachten über Neurowissenschaft für den Deutschen Bundestag gelesen habe von Herrn Ralf Schumacher. Da schreibt er, eigentlich auch erstmal banal, aber daraus kann man was ableiten, Zitat: Für sich genommen sagen neurowissenschaftliche Einsichten nämlich nichts über den menschlichen Geist, sondern allein etwas über das menschliche Gehirn aus. Für sich genommen. Aus diesem Grund müssen neurowissenschaftliche Beobachtungen als Beobachtungen kognitiver und emotionaler Zustände und Prozesse interpretiert werden, um für psychologische Theorien überhaupt Bedeutung gewinnen zu können. Erst wenn man weiß, dass es sich bei einer bestimmten Hirnaktivität um das neuronale Korrelat einer bewussten Überlegung oder eines Willensaktes handelt, kann man aus der Beobachtung des Gehirns Konsequenzen ableiten, die für psychologische Theorien relevant sind. Das heißt, ohne die Interpretation über die Zuordnung zu einem mentalen Korrelat, von dem man nur weiß, wenn man mit den Leuten redet, müssten große Teile der Hirnfunktionen einfach komplett unverstanden bleiben. Und das ist auch eine Besonderheit von dem Organ Gehirn und eine Besonderheit der Hirnforschung. Das heißt, jedes Organ kann zum einen als Material mit bestimmten stofflichen und chemischen Eigenschaften beschrieben werden, aber biologisch begriffen wird ein Organ immer über seine Funktion im Organismus. Das haben sie immer so. Das heißt, die Lunge hat die Funktion des Gasaustausches, damit die Muskeln und das Blut mit Sauerstoff versorgt werden und so weiter. Das Gehirn hat die Funktion des Denkens und noch ein paar andere. Aber auf das Denken und das Bewusstsein kommt es ja hier vor allem an. Das heißt, nur in Bezug auf den Zweck, den das Organ im Organismus hat, lässt sich die spezifische Struktur des Organs dann auch sinnvoll erklären. Bei der Lunge kann ich schon sehen, wie die materiell aufgebaut ist, dass ihre Funktion der Gasaustausch ist. Bei dem Gehirn kann ich das nicht. Das heißt, von der organischen Beschaffenheit habe ich erstmal nur neuronale Aktivierungsmuster. Und es erschließt sich nicht materiell chemisch automatisch die Funktion, weil die in einen anderen Gegenstandsbereich fällt. Ne? Das heißt, ich kann die Sauerstoffverbindungen im Körper kann ich verfolgen von der Lunge in die Muskeln rein und kann sagen, okay, die Funktion der Lunge ist das und das nachgewiesen. Ich kann nicht am Materialen sehen, wie aus einer neuronalen Aktivität ein bewusster Gedanke oder ein Gefühl entspringt, weil die Dinger sind unsichtbar, die haben keine physikalische Realität. Also unsichtbar in Anführungszeichen, sozusagen etwas bloß gedacht ist und nicht etwas physisch materiell Wirkliches. Deswegen erfolgt dann die Zuordnung der Aktivitätsmuster zu bestimmten Funktionen immer erst über die Korrelation zu zeitgleichen mentalen Zuständen. Und deswegen geht das nur im Zusammenhang mit einer Interpretation dieser Korrelation als nicht zufällig, sondern ursächlich. Das heißt, da ist schon vom Ansatz her eine ganze Menge an spekulativer Vermittlung nötig, um diesen Zusammenhang überhaupt herstellen zu können, weil der sich nicht aus der Materialbeschaffenheit selbst ergibt. Das heißt, nur wenn ich das interpretiere, die Hirnaktivität interpretiere als ursächlich für einen bestimmten mentalen Zustand, nur dann können höhere Hirnfunktionen im Zusammenhang mit psychologischen Fragestellungen überhaupt bedeutsam werden. Weil ohne diese Interpretation der zeitlichen Korrelation als etwas, das der Sache nach dann doch immer ein Kausalverhältnis sein muss, bliebe eigentlich nur die bloße Feststellung, es gibt da eine neuronale Aktivität im präfrontalen oder im orbitofrontalen Kortex, ohne dass ich die Funktion davon auch nur annähernd bestimmen könnte. Da also die Funktion bestimmter neurophysiologischer Phänomene immer nur über den Bezug auf ein mentales Korrelat erkannt werden kann, braucht die Neurophysiologie die Psychologie ganz notwendig, um erstmal überhaupt ihren eigenen Gegenstand bestimmen zu können, nämlich die Funktion des menschlichen Gehirns. Das heißt, wir haben da eine ganz starke Abhängigkeit der Neurowissenschaft, insbesondere von der Psychologie. Und dann kann man sich ja auch umgekehrt fragen, wofür braucht denn dann eigentlich doch die Psychologie die Neurophysiologie? Bestätigt dann die Neurophysiologie nicht automatisch alles das, was die Psychologie ohne Neurophysiologie bisher erarbeitet hat? Weil man nämlich dann, wenn das sozusagen die bestimmende Korrelation ist, genau das im Gehirn wiederfinden muss, was die psychologische Theorie als Korrelat stiftet, könnte man sagen. Ist die Verquickung klar? Sie gucken ein bisschen skeptisch. Tatsächlich kommt es sehr, sehr selten zu solchen Ergebnissen. Ich würde sagen, das sind Sonderfälle. Kann man sich vielleicht nachher nochmal anschauen. Gibt es, ja, also, aber sind dann Sonderfälle. Vielleicht erstmal bei der Funktion, das ist dann auch, ja, auch eine These, die ich auf dem Workshop hier vor allem vorstellen wollte. Wofür die Psychologie die Neurophysiologie denn eigentlich braucht. Da gibt es einen Aufsatz von Fritz Strack, ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Der hat über Überlegungen zur Bedeutung der bildgebenden Hirnforschung für die Psychologie einen Text geschrieben. Da habe ich ein Zitat draus mitgebracht. Aus Sicht der Psychologie ist das Interesse an den bildgebenden Verfahren der Hirnforschung überraschend, denn die bisherigen Befunde haben über die Lokalisierung hinaus nur wenig zur Weiterentwicklung psychologischer Theorien oder zum tieferen Verständnis psychischer Prozesse beigetragen. Ganz überwiegend scheinen die Ergebnisse im Einklang mit etablierten Sichtweisen zu stehen und in keinem Fall musste eine psychologische Theorie im Lichte neuronaler Befunde revidiert werden. Das ist sozusagen erstmal sein Befund, könnte man sagen, okay, dann braucht die Psychologie die Neurophysiologie eigentlich erstmal nicht, außer einer Lokalisierung dessen, was man vorher abstrakt in psychologische Begriffe gefasst hat, hat man da nichts Neues. Aber trotzdem, fährt er fort, hat dann die Naturalisierung psychischer Erkrankungen im Gehirn offenbar messbare Effekte auf die Behandlung von psychischen Krankheiten. Nämlich zum Beispiel hat er sich Untersuchungen angeguckt und hat gesagt, seit diesem Zusammenschluss gibt es nachweislich eine größere Akzeptanz von Psychopharmaka sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten. Da bezieht er sich auf Untersuchungen von Claudia Niewels. Aufsatz heißt Versuchung des Normalen. Wenn Sie an den Quellen interessiert sind, kann ich ihn auch nachher nochmal aufschreiben. Die sich halt sozusagen mit der Verknüpfung von Neuropsychologie und Akzeptanz von Neuropharmaka und vor allem auch der Pharmakologie als Geldgeber für neurophysiologische Forschungen beschäftigt hat. Und sie sagt darüber hinaus, dass sich daran eine Hoffnung knüpft, die eigentlich im Ansatz über die Heilung einer akuten Krankheit hinausweist. Da schreibt sie, Zitat, indem die Medikalisierung des Psychischen zur Norm erhoben werden soll, wird die Hoffnung auf die technische Konstituierung des neuen Menschen genährt. das ist etwas, was ich auch am Bahnhofskiosk wieder massiv gefunden habe. Das geht nämlich sozusagen in die Richtung des Neuro-Enhancement. Das heißt, die Akzeptanz, wie es im Foresight Project on Mental Capital and Wellbeing heißt, ein Projekt, das 2008 in England gestartet wurde, die haben tatsächlich sozusagen sich auf die Neurophysiologie kapriziert, mit dem erklärten Forschungsziel, Zitat, das mentale Kapital der Bevölkerung insgesamt zu erhalten und zu steigern. Länder müssen lernen, die kognitiven Ressourcen ihrer Bürger zu nutzen, wenn sie wirtschaftlich und sozial erfolgreich sein wollen. Zitat Ende. Das heißt, das ist sozusagen dann der ganze Bereich, wo es um pädagogische Konzepte, sozialtechnische Programme und so weiter geht, wo es insbesondere in England tatsächlich auch staatliche Förderprogramme gibt, die dann sich in politischen Gesundheitsprogrammen widerspiegeln sollen. Also das sozusagen nur als Fußnote. Das heißt, da werden sehr, sehr hohe Erwartungen reingesetzt. Und meine These daran ist, dass, dass da eine bestimmte Verknüpfung passiert. Also dass das sogenannte Wellbeing, das Wohlergehen und die Gesundheit der Bevölkerung soll gefördert werden, soll im Vordergrund stehen. Vorausgesetzt ist der Maßstab, wer gesund und glücklich ist, nämlich immer derjenige, der sein potenzielles neuronales, kognitives Potenzial voll entwickelt hat, der produktiv und kreativ arbeitet, der stabile Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut und insgesamt einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leistet. Alles Zitate aus diesem Projekt. Und es scheint offenbar auch vorausgesetzt zu sein, das wird in dieser Studie auch gar nicht mehr hergeleitet oder erklärt, dass der Schlüssel für das Gelingen dieses Projektes im Gehirn des Menschen liegt und nicht in irgendwie sozialpädagogischen Projekten, was man noch in den 80er Jahren versucht hat. Das heißt, das scheint vorausgesetzt zu sein. Der Weg geht über Eingriffe oder Training, Gehirnjogging, über Eingriffe, die irgendwie direkt oder indirekt einen Einfluss auf das Gehirn haben sollen. Das heißt, die haben dann tatsächlich auch solche Gesundheitsprojekte, was man hier dann auch eigentlich nur vom Bahnhofskiosk kennt, Gehirnjogging, Programme neurolinguistischer Programmierung, teilweise dann auch im öffentlichen Gesundheitssystem. Und man hat damit sozusagen ein Gesamtbild, wo die Persönlichkeit eines Menschen mit seinen Gehirnfunktionen identifiziert wird und wo empfundene Defizite im Charakter oder in der Leistungsfähigkeit irgendwie immer auf suboptimale neuronale Verschaltungen verweisen. Das heißt, das Gehirn oder im Gehirn scheint das eigene Ich offenbar sehr viel greifbarer zu sein als in diesen wechselnden und unklaren, diffusen Gefühls- und Gedankenregungen des Bewusstseins, die man so hat. Das heißt, irgendwie scheinen die eigenen Gefühle, Gedanken und so weiter einem fremder, einem weniger konkret zu sein, als so etwas wie ein neuronaler Gehirnstoffwechsel. Das heißt, während die Gedanken erstmal flüchtig sind, besitzt das Gehirn eine physische Materialität. Das ist ein Stück Naturstoff, das nach festgeschriebenen Gesetzen funktioniert. Und wenn diese Gesetzmäßigkeiten erkannt werden, dann kann das Stück Natur auch beherrscht werden. Das heißt, so wie alle Naturbeherrschung erstmal ein Stück Emanzipation von der unmittelbaren Unterworfenheit unter Naturphänomene bedeutet, so erhofft man sich offenbar auch von der Hirnforschung die Befreiung von der Unmittelbarkeit, mit der wir allen Facetten unseres Selbst oft entgegen eigener Zielsetzungen uns ausgeliefert fühlen. Das heißt, es geht, wäre eine These von mir, es geht bei der Hirnforschung letztendlich auch um technische Naturbeherrschung. Und der Gegenstand dieser technischen Naturbeherrschung ist dann die menschliche Psyche, der menschliche Charakter, die menschliche Persönlichkeit und so weiter. Wie gesagt, die sowohl die USA als auch England sind da in ihrem Gesundheitssystem auch schon sehr viel weiter, als man das hier kennt. Ich habe da eine Meldung gesehen oder mich geirrt? Okay. Und auf eine Art macht das auch Sinn, weil man dann tatsächlich einen naturkausal funktionierenden materiellen Gegenstand hat, in dem man einfach technisch eingreifen kann. Die Versuche sind eigentlich schon sehr viel älter als die moderne Hirnforschung. Also Lobotomie zur Heilung von Homosexualität gab es auch schon in den 60ern oder ähnliche Versuche. Aber ich würde sagen, das hat sozusagen dann heute eine ganz neue Qualität bekommen, solche technischen Eingriffe zu versuchen. Dazu habe ich auch einen, wie ich fand, sehr, sehr eindrucksvollen Beitrag gefunden von Simon Cohn, der ist Medizinanthropologe. Und der hat sich eine Studie angeschaut, da wurde mit einem Magnetresonanztomographen wurden Hirnscans von Psychiatriepatienten angefertigt, die sie anschließend mitnehmen durften. Es ging sozusagen einfach nur darum, Material zu sammeln und die dann verschiedenen eindeutig psychologisch bestimmten Krankheiten zuordnen zu können. Es war freiwillig und den Patienten wurde ausdrücklich gesagt, dass diese Untersuchung ihrer Gehirne weder einen Schluss auf die Ursache ihrer Krankheit zulässt, noch irgendeinen therapeutischen Effekt hat, sondern dass es sozusagen einfach nur Sammeln von Daten ist. Obwohl denen das sehr deutlich vorher gesagt wurde, betrachteten die Patienten alle diese Bilder als hochbedeutsam, haben sie herumgezeigt, haben sie an den Wänden ihrer Zimmer aufgehängt und so weiter. Und diese Bilder wurden dann von den Patienten unter anderem als Selbstporträt bezeichnet. Und ihnen wurde subjektiv ein sehr großer, sehr positiver therapeutischer Effekt zugesprochen. Entgegen dem, was ihnen vorher gesagt worden ist. Und zwar, weil diese Bilder offenbar subjektiv einen Beweis für die Echtheit der Erkrankung dargestellt haben. Das heißt, das, was vorher bloß im Bewusstsein vorhanden war, wurde in irgendeiner Weise abbildbar und materiell greifbar. Das heißt, man hat vorgeblich so etwas wie einen organischen Befund, wie man bei einem Beinbruch das Röntgenbild hat und eindeutig sieht, der Knochen ist durch. So hat man dann sozusagen in so einem bunt eingefärbten Gehirnscan offenbar ja, der eigenen Vorstellung der Patienten nach so etwas wie eine Darstellung ihrer Krankheit. Ja? Aber kann das nicht auch einfach die Faszination sein von meinem Gehirn, wie das aktiv ist und das, dass man davon so beeindruckt ist? Also natürlich ist das faszinierend, wenn sozusagen innere Körpervorgänge äußerlich werden. Es ist auch faszinierend, sich irgendwie Verdauungsvorgänge anzuschauen oder sich das Video von einem Darmscan anzugucken oder so. Aber ich glaube, das hat hier noch einen ganz anderen Charakter. Also ich habe zwei Zitate von zwei Patienten habe ich dabei. Und ich finde, das geht irgendwie schon so ein bisschen über eine bloße Faszination hinaus, würde ich jetzt auch sagen. Da würde ich dem Simon Cohn recht geben. Also der eine hat zum Beispiel gesagt, This is the most accurate portrait you can ever get. It's a picture of who you really are on the inside. I tell people it's myself portrait. Das ist, glaube ich, etwas, was über so eine bloße Faszination hinausgeht. Ne? Also wer man wirklich ist, wer man wirklich von innen ist, wird da sichtbar als Selbstporträt. Der andere hat gesagt, es geht ein bisschen in eine andere Richtung. So ein bisschen eher das, was ich meinte, das ist so ein bisschen wie ein Beweis der Echtheit. For me, I just can't tell you how important it is all these years and now they can finally prove it. I'm sure that this will make a huge difference. I feel different already, almost like new. all diese Jahre und jetzt können Sie es endlich beweisen. Ja? Die ganze Zeit hat man gedacht, ich sei nur geisteskrank, jetzt sieht man, ich bin wirklich krank. Hat natürlich auch was so ein bisschen noch mit der Stellung von psychischen Krankheiten in der Gesellschaft vielleicht auch zu tun. Ich glaube, das ist ja so eine gängige Sehnsucht, was viele Kranke in unserer Gesellschaft haben, dass es endlich mal sichtbar ist und dass sie gesehen werden. Aber die Frage ist, wo kommt das her? Also wenn ich mir das Bein breche, dann ist es sichtbar. So ein psychisch Kranker hat ja immer noch zu seinem Leiden zusätzlich so dieses, dass es nicht bewiesen ist. Es bleibt das. Aber er hat doch die Diagnose vom Arzt. Und das ist genau, und ich finde genau, das ist der spannende Punkt. Also das meinte ich mit, was ich vorhin sagte, dass irgendwie das eigene Ich scheint im Gehirn realer und echter zu sein als im eigenen Fühlen. Wenn ich irgendwie Angstzustände habe und ich die fühle, dann scheinen die offenbar weniger echt zu sein, als wenn ich dann einen Gehirnscan habe und da ist eine Region knallrot eingefärbt und ich kann sagen, da sitzt sie, die Angst. Kriegt ja scheinbar diese Neurophysiologie auf ihre unglaubliche Autorität, nur dadurch, dass sie es zeigen können. Das ist das, was die Psychoanalyse. Es ist sogar so, dass es Studien dazu gibt, die zeigen, dass wenn wissenschaftliche Artikel mit Hirnscans bebildert sind, werden sie als seriöser eingestuft, ohne dass jetzt jeder diese Bilder lesen kann oder sie viel sagen. Ja? Das ist ja so ein Trend in die Richtung. Haben Sie da eine Idee zu, wieso, also woher das kommt? Das ist nur wegen dem technischen Fortschritt, dass jetzt die Bildchen schöner aussehen, dass man deswegen denen mehr Glaube schenkt? Oder ich frage mich, woher das kommt. Also, weil es ist ja in vielen Bereichen, ob das für die Patienten so ist oder ob die wissenschaftlichen Artikel sich besser publizieren, wenn man da nebenan ein Bildchen hat. Es gibt es sogar so rum, dass es Untersuchungen gibt, Leute machen eine klassische Psychoanalyse und werden sozusagen dabei in regelmäßigen Abständen in den Magnetresonanztomographen gelegt und dann kann man nachweisen, dass im Verlauf der Psychoanalyse sich bestimmte Strukturen im Gehirn auch tatsächlich in ihrer Aktivität und in ihrem Zusammenwirken verändern. Und das ist dann der Beweis für den Therapieerfolg. Also nicht, dass es den Leuten besser geht, sondern dass man sieht, da ist was anders als vorher. Und das ist, also, es klingt erstmal so ein bisschen absurd, aber es scheint sehr naheliegend zu sein, zu sagen, wenn man das messen kann, im Gehirn scheint es echter zu sein, als wenn man Leute hat, denen ging es vor 2 Jahren viel schlechter als heute. Und sie sagen einem das nur. Ja, also genau so. Ja. Ich glaube, das Problem ist viel größer als auf der Seite der Patienten, weil auch die Psychiater und Psychiaterinnen haben ja die Schwierigkeit, ihr Fachgebiet zu verteidigen mit anderen Bereichen der Medizin. Und auch gefragt wird, was ist das eigentlich für Gegenstand? Und dann sagen 10, das ist Depression, 3 sagen, das ist Schizophrenie. Also das Problem ist ja traditionell, seit es die Psychiatrie gibt, eigentlich, dass man nicht genau sagen kann, was ist eigentlich psychische Störung. Und ich glaube, dass da alle Interessenvertreter und Vertreterinnen in diesem Gebiet nicht und die Patienten sich wünschen, endlich mal einen objektiven Beweis haben zu können. Aber das Absurde ist, ich kann ja immer noch nicht sagen, was eine psychische Störung ist, wenn ich sage, da ist die Aktivität im Gehirn mehr bei dem Menschen als bei dem Menschen. Das heißt, ich brauche erstmal, wie sieht eigentlich die Zeit aus? Ich habe gerade das Gefühl, ich verfussel mich ein bisschen. Nee, wir haben um 19:30 Okay. Dann haben wir jetzt eine Stunde. Gut, dann ist gut, dann können wir das noch verfolgen. Das heißt, was ich dann ja eigentlich erstmal brauche, ist, ich brauche erstmal ein Normgehirn. Das muss ich ja auch erstmal herstellen, indem ich ganz viele Leute untersuche, von denen mir Psychiater sagen, die sind nicht psychisch krank. Aus denen bilde ich einen mathematischen Durchschnitt, dann habe ich ein Normgehirn. Dann schaue ich mir Leute an, von denen ein Psychiater sagt oder die selbst sagen, aber besser ist, wenn ein Psychiater sagt, die sind psychisch krank. Und dann vergleiche ich das mit dem Normgehirn und finde dann Abweichungen und sage, diese Abweichungen sind jetzt ursächlich für diese psychische Störung. Wobei ich nicht umgekehrt gucken kann, ob jemand gesund ist, weil das Normgehirn ist ein mathematischer Durchschnitt. Das hat ja niemand wirklich. Von daher ist die Frage, was beweist das eigentlich? Ist es nicht mehr eine Doppelung? Dann wird das Ganze nochmal dargestellt auf einer anderen Ebene. Das heißt, wir haben einen Effekt, wir haben eine Korrelation, und indem wir eine Korrelation haben, sagen wir, es ist echter als vorher. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es also vielleicht ein großer, so kommt es mir zumindest immer vor, warum da so eine Diskrepanz besteht zwischen so Naturwissenschaft, also sich als naturwissenschaftlich verstehende Neurowissenschaften und irgendwie der Interpretation durch die Geisteswissenschaften, ist halt auch ein völlig verschiedenes Verständnis von Erkenntnis. Und in den Neurowissenschaften geht es halt eben nicht primär darum, Dinge zu erklären, sondern eigentlich vorauszusagen. Das kann man jetzt irgendwie für vernünftig oder nicht vernünftig halten. Aber eine, wie ich ja finde, durchaus vernünftige Idee davon ist ja, wir scannen, irgendwann haben sich diese Scans so krass entwickelt, dass wir Menschen scannen können in ihrer Kindheit und sagen können, du bist in einer Gefahrengruppe oder in einer Risikogruppe für Schizophrenie, und deswegen müssen wir die und die Vorkehrungen treffen. Mhm. Und das ist eben was ganz anderes, als zu sagen, als das, was, also wie wir das jetzt interpretieren würden, und sagen, okay, wir scannen jetzt dein Gehirn und dadurch erklären wir Schizophrenie. Also es sind verschiedene Vorgehensweisen, verschiedene auch, Intention. Ja, aber ich meine, da man ja die Psyche nicht ins MRT legen kann, sondern nur das Gehirn, muss der Weg ja so rumgehen, dass man sozusagen erst macht man irgendwie Durchschnittswerte von als gesund angenommenen Personen und konstruiert mathematisch ein Modell. Das ist dann sozusagen ein Idealgehirn als normales Gehirn. Und jedes individuelle Gehirn weicht davon erstmal mehr oder weniger ab. Das heißt, man hat immer die sogenannte probandenspezifische Störgröße. Das heißt, damit ist ja erstmal jedes individuelle Gehirn potenziell pathologisch. Da muss man gucken, wie stark oder wie wenig stark ist das oder in welche einschlägige Richtung geht das. Das heißt, der Hirnscan findet ja in diesem Sinne keine Krankheiten. Also er findet natürlich irgendwie Tumore oder Gewebeveränderungen bei Alzheimer oder so, aber jetzt im psychischen Sinne findet er ja keine Krankheiten, sondern er korreliert sozusagen eine gefundene Normabweichung mit einem zuvor klassisch psychoanalytisch diagnostizierten Befund. Das heißt, ich brauche jemanden, der weiß, was Schizophrenie ist. Ich brauche den Befund, ich brauche die Krankheit, ich brauche die Diagnose. Dann habe ich das Gehirn des Menschen, der diese Diagnose hat. Und dann messe ich die Abweichung zum Normgehirn und dann entsteht im statistischen Durchschnitt wiederum ein Bild. Dann weiß ich immer noch nicht, wie und warum Schizophrenie entsteht. Aber dann weiß ich, okay, Leute, die ein Gehirn haben, das so und so aussieht, die könnten schizophren sein. Müssen sie ja gar nicht unbedingt, aber könnten. Dann ist das möglich sozusagen erst im Nachhinein, dass man dann eine Vorhersage macht und sagt, irgendwie aufgrund einer größer angelegten Studie, ist es dann möglich, sich Gehirne anzugucken und zu sagen, wie das ja auch heute irgendwie schon mit anderen Krankheiten geht, also so wie man Frauen nach einer Genuntersuchung sagen kann, sie haben eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu kriegen. So kann man dann irgendwie Leuten sagen, sie haben eine 60 oder 80 oder 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, an Schizophrenie zu erkranken. Erstmal ist die Frage, was das gesundheitspolitisch heißt und was das psychisch mit den Menschen macht. Das ist vielleicht nochmal was ganz anderes, weil mit Statistiken umgehen muss ja auch eigentlich erstmal gelernt sein, und für viele Leute kann das ein ziemlicher Schock sein, irgendwie, wenn sie dann nach den Tests, die es heute schon gibt, erfahren, dass sie irgendwie eine 78-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, an Krebs zu erkranken. Dass das natürlich immer sein kann, dass man den nie bekommt, ist was ganz anderes. Die andere Frage ist, was für eine Art von Zusammenhang ist das? Weil beim Krieg hat man eine sehr eindeutige Zellveränderung, wo man genau sagen kann, wie und warum das bestimmte Körperfunktionen stört. Das heißt, da weiß man, warum das organisch krank macht. Im Gehirn ist das nicht so einfach, weil die Schizophrenie ist ja kein Tumor oder keine Gewebeveränderung. Ja? Ich glaube, was auch noch erschwerend dazu kommt, ist, dass das Gehirn ja anpassungsfähig ist und sich ja verändert. Also wenn ich einen Schlaganfall habe, nachdem ich nicht sprechen kann, weil ein Teil im OK-Zentrum, wie auch immer, nicht geblutet wurde und jetzt sozusagen abgestorben ist, kann ich das ja trotzdem ersetzen und irgendwie mittels anderer Strukturen wieder lernen. Also zumindest. Also kann ich ja dann sozusagen auch Teile meines Gehirns wegentfremden, um bestimmte Funktionen zu ersetzen. Das ist so unübersichtlich. Also es kommt mir ganz schwierig vor, da sozusagen zu sagen, wenn ein Teil kaputt ist oder anatomisch fehlt, dass man dann eine Ausprägung einer Krankheit zeigt oder spürt. Ja, das ist eben das andere immanente große Problem in der Hirnforschung, dass das Gehirn, ist, wie Sie gesagt haben, das ist sehr, sehr plastisch. Das heißt, auf der einen Seite wird versucht, immer noch, und das war auch der Anfang, sozusagen mit einer Lokalisierung zu arbeiten. Ne? Also man kennt noch irgendwie aus der Schule das Broca-Sprachzentrum zum Beispiel, ganz bekannt. Aber dann gibt es Leute, bei denen ist das zerstört oder war nie vorhanden und die reden ganz normal. In gewisser Weise ist es logisch, weil die neuronale Aktivität der Qualität nach ja überall gleich ist. Also es ist nicht so wie bei der Lunge, die sozusagen materiell nur für den Gasaustausch gut ist. Und wenn es darum geht, Nahrung zu verdauen, kann ich nicht den Magen durch die Lunge ersetzen, weil die sozusagen in ihrer materiellen Struktur auf eine bestimmte Funktion ausgelegt sind. Beim Gehirn scheint das nicht der Fall zu sein. Das heißt, ich habe elektrochemischen Stoffwechsel, Signalübertragung und das geht im Prinzip überall. Deswegen können Leute neu sprechen lernen und so weiter. Und deswegen sind dann ja auch die individuellen Gehirnbefunde immer anders als das Normgehirn. Und deswegen gibt es jetzt auch schon Anfänge von Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass es zumindest möglich ist, dass es kulturelle Unterschiede im Gehirngeschehen gibt. Dass es sozusagen da auch offenbar noch einmal eine soziale Prägung eventuell abbildbar ist. Ich habe nur gelesen, dass sie irgendwie daran forschen. Ich weiß nicht, wie valide diese Ergebnisse sind, aber zumindest solche Überlegungen gibt es. Und das heißt ja auch, wenn ich dann sozusagen bildgebende Verfahren habe, um nochmal irgendwie darauf zurückzugehen, dann kann das ja eigentlich auch etwas sein, womit kein individuell exakter Befund möglich ist. Weil es immer individuell sein kann, dass ich da einfach eine Abweichung vom Normgehirn habe, auch ohne dass ich irgendwie psychisch krank bin. Und genauso müsste es dann auch theoretisch möglich sein, eine psychische Krankheit ohne Normabweichung zu haben. Durch Zufall einfach. Das macht das alles so ein bisschen schwierig. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie kurz was dazu sage, wie die funktionelle Magnetresonanztomographie funktioniert. Oder ist das bekannt im Wesentlichen in den Grundzügen? Ist bekannt? Ist bekannt. Okay. Also das heißt, dann ist, glaube ich, auch bekannt, dass man sozusagen die Schwierigkeit hat, so viel vielleicht nochmal, dass sozusagen die kleinste Analyseeinheit, die überhaupt messbar ist, entspricht einem Voxel, heißt es, glaube ich, Sie wissen das besser, einem Voxel, irgendwie 5,5 Millionen Neuronen sind daran beteiligt. Das heißt, es ist sozusagen schon erstmal ein relativ grobes Raster, was man da hat. Und dass man auch sozusagen das Problem hat, dass ein gemessener Erregungszustand auch ein Zustand sein, der eine hemmende Wirkung auf andere Neuronen ausübt. Das heißt, eine Gehirnaktivität kann auch immer zugleich eine hemmende Wirkung sein und muss dann nicht eine Aktivitätswirkung im eigentlich klassischen Sinne sein. Das heißt, wenn man einfach nur den Befund hat, dass da eine bestimmte Hirnregion stärker stoffwechselt als eine andere, ist damit noch gar nicht klar, was das genau eigentlich jetzt für Effekte auf andere Gehirnregionen hat oder was das eigentlich macht. Das heißt, da muss man dann irgendwie immer erst noch mal weiter gucken, wie diese verschiedenen Reaktionen zusammenhängen. Und das kann natürlich auch von Proband zu Proband immer noch mal verschieden sein, gerade aufgrund der großen Plastizität des Gehirns. Trotzdem kommen da dann sozusagen in diesen gemessenen Schichtaufnahmen diese bekannten bunten Bilder bei raus. Wir haben ja schon irgendwie das Beispiel mit den Patienten aus der Psychiatrie gehabt, die diese Bilder als irgendwie hochbedeutungsvoll eingestuft haben, obwohl ihnen von allen Seiten gesagt wurde, dass sie das nicht sind, wurde das individuell sehr stark so gesehen und auch gehört, dass es irgendwie den Seriositätscharakter von Artikeln offenbar hebt, wenn man da solche Bilder mit reinbringt. Das hat Jan Slaby, der vor allem auch naturphilosophisch arbeitet, sich mal näher angeschaut. Und die Theorie wollte ich auch noch mal kurz darstellen. Der hat das MRT als eine Objektivitätsmaschine bezeichnet. Ist relativ viel darüber diskutiert worden, so vor 3-4 Jahren. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. MRT als Objektivitätsmaschine? Nein, gut, dann ist es nicht langweilig, wenn ich das jetzt noch mal erzähle. Das heißt, er geht davon aus, dass die Bilder aus der funktionellen Magnetresonanztomographie offenbar eine Macht haben, die noch über die Darstellung oder sogar über die Erklärung von neuronaler Aktivität hinausreicht. Also wir haben ja schon gesagt, das mit der Erklärung ist schwierig. Jan Slaby hat die These, also diese Bilder haben eine Macht, die sogar noch weitergeht, die über die Erklärung hinausreicht. Nämlich, nach ihm haben sie die Macht, Objektivität zu stiften. Was meint er damit? Er meint, diese Bilder geben jetzt nicht nur Patienten ein Selbstbild oder Psychiatern die Bestätigung ihrer Therapiemethoden, indem da im Laufe der Therapie Veränderungen gemessen werden, sondern er schreibt, Zitat, das Gerät fungiert als eine Übersetzungsmaschine. Leben und Geist auf der einen, technische, verfügles- und manipulierbare Daten auf der anderen Seite. Aus diffuser Naturwüchsigkeit und idiosynkratischem Gefühls- und Gedankengewirr soll transparentisch, technisch beherrsch- und manipulierbare Natur werden. Zitat Ende. Das, ja? Ja, also es kommt mir sehr schwierig vor, weil man ja auch, wenn man ein Bild betrachtet, also auch als selbst als Wissenschaftler, der irgendwelche Würfelchen zählt oder sowas, geht man ja mit gewissen Erwartungen an dieses Experiment ran und so hart und unveränderbar das Bild erscheint, ist ja das, was ich wahrnehme, durch meine Erwartungen geprägt. Also auch wenn ich das jetzt in Bildformat habe, ist das nicht objektiv. Also ich finde das ganz schwierig, weil also ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendwie vor langer Zeit hat jemand Sperma untersucht. Ich weiß nicht, ich habe das in der Vorlesung gehört und ich habe mir keinen der Namen gemerkt. Macht ja auch nichts. Ich habe in diesen Spermien eben kleine Männchen gesehen, also kleine Personen. Und wenn man das sehen will, dann sieht man sowas auch. Und das finde ich so schwierig, weil wenn ich in einem Scan eine gewisse Sache sehen möchte und auch unter einem gewissen Publikationsdruck stehe, ich meine, auch als Wissenschaftler muss ich gewisse Erkenntnisse hervorbringen, die gut ankommen, publizierbar sind, schließlich lebe ich davon. Also ich glaube, da ist man ganz verstrickt, das ist ganz schwierig. Ja, also was der Jan Slaby als These hat, ist sozusagen, dass die Objektivität, man könnte sagen, subjektiv geschaffen wird durch den Anspruch, der diesen Bildern entgegenschlägt. Das heißt, also gerade wenn, wenn Laien solche eingefärbten Hirnscans betrachten, man könnte auch einen Querschnitt durch einen Blumenkohl machen und das bunt einfärben. Das sieht ganz ähnlich aus und lesen kann man das eigentlich sowieso nur, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt hat. Das heißt, wenn man irgendwie jetzt wieder durch meinen heute schon viel zitierten Bahnhofskiosk geht, und da hat man in diversen Zeitschriften, die für ein Laienpublikum explizit gemacht sind, hat man diese bunten Hirnscans. Das sagt natürlich eigentlich erstmal gar nichts. Aber es tut so, als würde es ganz viel sagen. Und das ist so ein bisschen der spannende Punkt. Also das heißt, er sagt, es geht sozusagen darum, dass da eine transparente, technisch beherrscht und manipulierbare Natur vorgestellt wird, wo man ansonsten nur widersprüchliches, nicht immer ganz klares Gefühls- und Gedankengewirr hat. Also auch das eigene Ich, die eigene Psyche, die eigenen Gedanken sind einem ja auch oft nicht so ganz klar und transparent. Merkt man, wenn man versucht, einen Text zu schreiben. Man weiß irgendwie, worüber man schreiben will, aber dass das jetzt ganz prägnant und exakt auf den Punkt kommt, das passiert nicht von selber. Mit dem Fühlen ist es fast noch schlimmer. Und das ist sozusagen seine These, dass diese Objektivitätsmaschine, die schafft nicht wirkliche Objektivität. Die schafft eigentlich, von daher ist der Begriff vielleicht auch ein bisschen schräg von ihm gewählt, würde ich sagen, die schafft eigentlich so ein Versprechen auf Objektivität. Fast so ein bisschen wie ein Heilsversprechen. Man könnte das alles darstellbar, klar, transparent und greifbar machen. Und das fand ich bei dem Jan Slaby ganz interessant, weil das auch wieder zu dem Wellbeing-Projekt passt, also zu dem Neuro-Enhancement-Projekt, aus dem ich vorhin zitiert habe, wo es ja eigentlich auch um Naturbeherrschung geht. Sozusagen über das menschliche Gehirn tatsächlich naturwissenschaftlich messbare technische Praktiken in der Pädagogik, im Berufsleben und so weiter zu finden. Und das Absurde ist, die messbaren Effekte von den Versuchen, die es da heute gibt, die sind eigentlich sehr, sehr gering. Also es gibt Studien zu dem sogenannten Gehirnjogging, die eigentlich auch nur zum Ergebnis haben, wenn man was lange übt, kann man es besser. Also wenn ich 3 Wochen lang meine Zeit darauf verschwende, jeden Tag irgendwie 3 Stunden lang sinnlose Zahlenkolonnen auswendig zu lernen und mir zu merken über einen Zeitraum von 1,5 Stunden, dann kann ich das nach 3 Wochen besser als vorher. Das ist nicht wirklich überraschend. Man fragt sich, warum sollte ich sinnlose Zahlenkolonnen auswendig lernen? Das hängt vielleicht auch mit dem modernen Intelligenzbegriff zusammen, nachdem Leute, die Telefonbücher in ihrer Freizeit auswendig lernen, nicht als irgendwie verhaltensgestört, sondern als hochbegabt gelten. Aber das heißt, man hat sozusagen, man kann das eigene Denken, die eigenen kognitiven oder mentalen Fähigkeiten trainieren. Hat man ja faktisch auch schon immer gemacht. Das ist ja nicht neu, dass man Sachen übt, bis man sie kann. Aber was sozusagen als Versprechen oder als Hoffnung daran geknüpft wird, ist Naturbeherrschung des eigenen Geistes oder der eigenen Psyche. Und das finde ich irgendwie ist ein ganz spannender Punkt. Wenn man sich irgendwie über das, was der Slaby über die sogenannte Objektivitätsmaschine schreibt, wenn man sich da so ein bisschen anschaut, was für einen Verheißungscharakter da eigentlich hinterstellt und mit diesem Gedanken dann einmal durch den Bahnhofskiosk geht. Und dann findet man nämlich auch tatsächlich in allen diesen Heften, wie man sich selbst verbessern kann. Die eigene Beziehung, die eigene Karriere, das eigene Gewicht, die eigene, ich weiß nicht, was muss man noch alles verbessern, das eigene Wissen, also alles, was man irgendwie an sich ständig verbessern muss, um irgendwie entsprechenden gesellschaftlichen Leistungsnormen gerecht zu werden. All das lässt sich über bestimmte gezielte Eingriffe in das Gehirn verbessern. Und dann sind aber diese gezielten Eingriffe in das Gehirn in der Praxis auch tatsächlich eigentlich dann gar keine Eingriffe in das Gehirn mehr, außer man nimmt dann wirklich Psychopharmaka, sondern machen wieder den Umweg, dass man zum Beispiel einfach mental bestimmte Sachen einübt. Und das Gehirn hat dabei dann eigentlich nur noch die Funktion, sozusagen als Garant für die Objektivität, nämlich die angenommene Messbarkeit des Ganzen, dazustehen. Das heißt, wenn ich sogenanntes Gehirnjogging mache, dann ist das ja kein tatsächlicher technischer Eingriff in mein Gehirn, sondern ich übe einfach Mathe, schlicht gesagt. Ganz klassisch. Aber durch die Vorstellung, dass das was mit meinem Gehirn macht, wird es offenbar viel plausibler, dass ich durch das Üben von Mathe besser in Mathe werde, als wenn ich den Umweg über das Gehirn nicht denke. Und das, finde ich, ist eine lustige ideologische Funktion, die solche Bilder offenbar haben. Und wo ich sagen würde, dass die Neurophysiologie auch teilweise damit arbeitet, mit diesem Verheißungscharakter. Man muss da vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch einen sehr ernstzunehmenden und sehr seriösen Teil in der humanen Neurophysiologie. Aber dieser Drang zur Populärwissenschaft, sage ich mal, ist in dem gesamten Bereich ja schon relativ groß. Das hängt natürlich auch mit der Beschaffung von Drittmitteln und so weiter zusammen. Aber offenbar funktioniert das da auch. Und wenn wir noch Zeit haben und dann dazu nicht ganz viele Fragen sind, wollte ich eigentlich noch einen kleinen Teil über Beherrschung der Fremdbestimmung machen, was nämlich, glaube ich, auch ein wichtiges Moment davon ist, von diesem Verheißungscharakter. Da geht es nämlich darum, also sozusagen mit der Grundannahme, die immer vorausgesetzt werden muss, damit dieser Glaube an die Hirnfunktion und dass ich darüber mein eigenes Verhalten regeln kann, damit das überhaupt funktionieren. Mit der Grundannahme, dass ich sowohl individuell als auch der Mensch insgesamt in den Formen seiner gesellschaftlichen Organisation bloße Wirkung eines natürlichen Organs ist, gibt der Mensch ja eigentlich erstmal logisch prinzipiell jede Möglichkeit auf, sich zum autonomen Subjekt zu machen. Das wäre dann die These von der, jetzt ist er schon gegangen, von der Unfreiheit des Willens. Das heißt, wenn ich sozusagen davon ausgehe, das, was ich mache, wie ich denke, wie ich mich fühle, meine Psyche, das ist eigentlich nur eine Wirkung des Hirngeschehens, da kann ich eigentlich logisch nicht mehr autonomes Subjekt sein, sondern dann bin ich deterministisch kausal bestimmt durch meine Gehirnfunktion. Und das ist eigentlich erstmal eine logische Grundannahme, die man machen muss. Ansonsten macht diese ganze Theorie, mein Gehirn bestimmt mein Handeln, keinen Sinn mehr. Zugleich gibt es dann aber dazu in dem Umgang damit einen Widerspruch, nämlich den Widerspruch, dass der Mensch sich über das Wissen um die Gehirnfunktion dann zugleich zum Mentaltechniker seiner eigenen selbst machen will oder kann. Das heißt, auf der einen Seite heißt es, ich bin neuronal determiniert durch mein Gehirn und deswegen bin ich so, wie ich bin und deswegen bin ich leistungsschwach und scheitern meine Beziehungen und kann ich meine Diät nicht durchhalten. Aber weil ich jetzt um diese Funktion weiß, kann ich mich gleichzeitig zum Mentaltechniker meines Gehirns machen. Und wenn ich dann bestimmte Methoden mache, Gehirnjogging oder neurolinguistisches Programmieren oder meinetwegen auch chemisch über Psychopharmaka, wenn ich sozusagen gezielt in diesen kausalen Prozess eingreife, kann ich mich selbst verändern. Das heißt, auf der einen Seite ist es eine Ermächtigung des Subjekts. Auf der einen Seite gibt mir dieses Wissen offenbar eine Macht darüber, daran, also in diesem Prozess einzugreifen und Naturbeherrschung zu betreiben, wie in jedem anderen Naturgegenstand auch. Also so wie ich aus dem Urwald ein Maisfeld machen kann, kann ich aus einem faulen Gehirn ein fleißiges Gehirn machen und alles geht besser. Gleichzeitig ist man vollständig dadurch bestimmt. Das ist sozusagen logisch erstmal was eigentlich zugleich nicht geht. Weil das heißen würde, dass sozusagen in der kausalen Determination meines Gehirns dann auch schon kausal determiniert angelegt ist, dass ich durch neurolinguistisches Programmieren in mich eingreife und damit wäre es wieder kein Akt der Freiheit, sondern bloße Folge einer Wirkung. Aber sozusagen auf der Erscheinungsebene habe ich erstmal beide Momente ganz, ganz stark. Ich bin determiniert, ich bin Opfer meiner Neuronen und indem ich das weiß, bin ich frei und kann mich emanzipieren, indem ich technisch in genau diesen Prozess eingreife. Das heißt, der Mensch ist sozusagen in diesem Bild durch sein Gehirngeschehen fremdbestimmt und gleichzeitig in der Lage, diese Fremdbestimmung selbst zu kontrollieren. Das heißt, es gibt sozusagen in diesem Bild des Menschen die Vorstellung, man ist nicht das aktive Subjekt, sondern Objekt natürlicher und potenziell technischer Bestimmung. Und die hieraus folgende Freiheit der Machbarkeit von Psyche bekommt dann aber einen Charakter, der eigentlich etwas ganz anderes ist als das, was klassisch als Emanzipation bezeichnet worden ist. Das heißt, es läuft nicht über den Prozess der Reflexion. Es geht sozusagen nicht darum, eine psychische Reflexion über die eigene Gewordenheit oder die eigene Bedingtheit anzustellen, sondern es läuft eigentlich auch linear kausal über einen technischen Eingriff in ein naturbestimmtes Material. Das heißt, die Handlungen erfolgen nicht selbstbestimmt aus Gründen, sondern die Handlungen erfolgen aus natürlichen Ursachen in dem Gehirn und sind damit dann eigentlich keine Handlung mehr, sondern ein bloßes Verhalten. Und damit geht zum einen so ein bisschen der Begriff des autonomen Subjekts und die Möglichkeit einer reflexiven Emanzipation verloren. Und zugleich, würde ich sagen, geht damit auf einer anderen Ebene auch so etwas wie der Begriff von Gesellschaft verloren, weil man dann sozusagen immer nur noch individuelle Gehirne in Wechselwirkung miteinander hat. Und nicht mehr so etwas wie eine gesellschaftliche Struktur, auf die man irgendwie Einfluss nehmen kann, sondern sozusagen immer nur noch den Blick auf die Naturursache Gehirn. Das heißt irgendwie vielleicht, um das so ein bisschen konkreter zu machen, das ist damit dann auch eine Arbeit an sich selbst, die dem Begriff nach oder dem Ursprung nach eigentlich völlig unpolitisch sein muss, weil es sozusagen immer nur um den Blick auf die eigene Optimierung und den eigenen Hirnstoffwechsel geht, ohne dass die Maßstäbe der Normativität überhaupt in Frage gestellt werden können, weil die gewissermaßen naturhaft daherkommen. Das heißt, wenn man sozusagen dann noch ein nicht naturhaftes Außen hat, das kann man irgendwie in diesen Ratgebern auch sehr schön sehen, dann geht es eigentlich nie um gesellschaftliche Strukturen, sondern dann geht es höchstens um persönliche Beziehungen, die gut oder schlecht laufen können. Es kann sein, dass ich irgendwie ein blödes Verhältnis zu meinem Chef habe. Es kann sein, dass ich von meinen Kollegen gemobbt werde. Und an beiden kann ich dann individuell arbeiten. Das heißt, in beiden gibt es dann auch sozusagen in diesen Ratgebern immer Möglichkeiten, durch Verhaltensweisen, von denen dann gesagt wird, dass sie Auswirkungen auf den Gehirnstoffwechsel hätten, einzugreifen. Aber es ist irgendwie völlig aus dem Blick gekommen, dass es so etwas wie eine politische Gesamtstruktur gibt. Also dass bestimmte Arbeitsbedingungen vielleicht einfach grundsätzlich etwas sind, in denen Menschen sich nicht wohlfühlen. Taucht dann damit gar nicht mehr auf, weil man sozusagen immer die einmal die naturalisierte Sicht hat und dann die individuelle Sicht hat, wo man auf der einen Seite dann das Versprechen bekommt, in das Individuelle kann man eingreifen. Ich kann meine Beziehung zu meinem Chef besser machen, indem ich mich in bestimmter Weise verhalte. Und dann aber mit dem Schluss, ja, und dann ist offenbar auch mit der Struktur des Arbeitslebens alles wieder gut. Und wenn ich irgendwie in meiner Zeitarbeitsfirma unter Mindestlohn bezahlt werde, dann ist das kein Ansatzpunkt für eine mögliche Kritik mehr, weil es sozusagen um die individuelle Verbesserung geht. Und ich glaube, das ist ein Moment, dass man nicht nur am Bahnhofskiosk in diesen ganzen Ratgebern findet, sondern dass man, glaube ich, auch im geisteswissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich findet, wenn es sozusagen darum geht, neuronale Erklärungen zu finden. In der Philosophie, was ja mein Kernbereich ist, merkt man das an manchen Stellen auch. Also wenn es zum Beispiel um so etwas wie eine Neuroethik geht, dann geht es nicht mehr darum, ob es so etwas wie einen richtigen moralischen Maßstab gibt, oder es geht gar nicht mehr darum, dass man überhaupt einen moralischen Maßstab erstmal begründen muss, dass es sozusagen einen logischen Grund oder einen Grund in der Sache für moralisch richtiges und moralisch falsches Verhalten geben muss, auf dem man eine Ethik aufbauen kann, sondern in der Neuroethik wird dann gewissermaßen die angenommene Natur des Menschen selbst zum Maßstab für richtig oder falsch. Und Indikator dafür ist immer, ob Leute sich gut fühlen oder ob Leute sich nicht gut fühlen. Was sozusagen nach der klassischen Moralphilosophie höchst problematisch ist, weil Leute können sich mit allem Möglichen gut fühlen, womit sich andere Leute vielleicht auch gar nicht gut fühlen. Aber weil sozusagen dann so gerade die Affektbesetztheit von bestimmten Handlungen etwas ist, was sich neuronal abbilden lässt. Und diese neuronale Abbildung von Affekten, wie etwas fühlt sich gut an oder etwas fühlt sich nicht gut an, ersetzt dann sozusagen die Reflexion auf den Maßstab einer philosophischen Moral. Dazu habe ich noch einen ganzen Teil, wo es um die Naturalisierung von Gefühlen geht und warum Gefühle erstmal eigentlich nichts Natürliches sind, aber in der Hirnforschung als etwas Natürliches angenommen werden müssen. Aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit. Ja? Mich würde dann interessieren, was im Vergleich dazu Ihr Autonomiemodell ist, wenn Sie dazu was sagen möchten. Weil Sie haben jetzt ja kritisiert, warum neurowissenschaftlich keine Autonomie gibt für den Deterministen. Was wäre Ihr Gegenentwurf? Würde ich ganz, ganz kurz sagen, dass es dass ich die Widerlegung der Willensfreiheit für Nonsens halte und sagen würde, dass man zeigen kann, dass alleine schon der Versuch, einen logischen Beweis zu führen, ohne Freiheit gar nicht denkbar ist. Weil wenn man logisch einem Argument folgen kann, ist das der Sache nach etwas anderes, als wenn man kausal einer Ursache folgt und dann bloße Wirkung ist. Und damit gibt es dann immer die Möglichkeit der Selbstbestimmung. War das jetzt zu kurz? Wahrscheinlich, ne? Das hört sich gut an, aber ich meine, es ist auch jetzt ein Gegenargument wieder gegen den Willensfreiheitsleugner, was Sie gerade gesagt haben. Dann habe ich aber noch kein positives Verständnis von, was jetzt Autonomie eigentlich ist. Ach so, da würde ich sagen, Autonomie ist etwas, das erstmal kein empirischer beschreibbarer Zustand ist, sondern etwas, was handelnd hergestellt werden muss. Also ich würde schon sagen, das ist etwas, das eigentlich nur als politischer oder gesellschaftlicher Begriff Sinn macht. Weil also ich meine, dem Begriff nach ist dann ja Autonomie Selbstgesetzgebung. Aber wenn man dann sozusagen versucht, ein individuelles Autonomiekonzept aufzustellen, dann ist das in einem gesellschaftlichen Gesamtrahmen natürlich auch immer bedingt. Von daher ist eigentlich dann Freiheit auch etwas, was nicht individuell, sondern nur gesellschaftlich wirklich werden kann oder umgesetzt werden kann. also so ganz kurz als These, ist jetzt keine Begründung, sind jetzt nur Thesen, würde vielleicht ein bisschen weit führen, das auszuführen, aber das ist, also vielleicht um das ein bisschen plausibel zu machen, über diesen Freiheitsbegriff, also ich habe, glaube ich, einen sehr abstrakten Freiheitsbegriff, ist mir ein paar Mal vorgeworfen worden, ich glaube, das stimmt auch, weil die Freiheit ja erstmal nichts ist, was man in irgendeiner Weise empirisch messen könnte. Also sowohl das Liebert-Experiment hat sie nicht messen können, was völlig Sinn macht, weil es sich nicht um einen empirischen Gegenstand handelt. Und wenn man solche Beispiele hat, wie die dann auch oft gerne gegen die Determiniertheit des Menschen eingeworfen werden, ich kann ja frei aus meinem Willen heraus meinen Arm heben oder senken oder ich kann ja frei aufhören zu rauchen oder anfangen zu rauchen, wie ich das will, dann wird sehr schnell klar, dass das schwierige Beispiele sind. Denn bei jeder Körperbewegung kann ich natürlich prinzipiell das ganze neuronale Geschehen bis zum Aktionspotenzial im Gehirn zurückverfolgen. Und damit habe ich einen klar naturkausalen Prozess. Es mag dann noch nicht alles vollständig erklärt sein, aber der Möglichkeit nach muss man zumindest davon ausgehen, weil mein Handeln in der Welt als physikalischer Körper ja sozusagen selber ein physikalisches Eingreifen ist, muss das nach den bekannten Naturgesetzen passieren. Und was nach den bekannten Naturgesetzen passiert, ist der Definition nach durch Ursache und Wirkung bestimmt und damit nicht frei. Das heißt, wenn man sozusagen im Gehirn oder auch sonst wo so etwas wie einen positiv messbaren, physikalisch messbaren Beweis der Freiheit sucht, dann ist das eigentlich ein widersinnliches Ding. Dann sucht man sozusagen im physikalisch bestimmten Material, das durchgängig nach Ursache und Wirkung gesetzmäßig verfasst ist, etwas, was da rausfällt. Und die einzige Folge davon kann eigentlich sein, Naturwissenschaft ist nicht möglich. Von daher ist es gut, dass man das nicht findet. Dann könnten wir nämlich auch keine Flugzeuge mehr bauen und so. Und deswegen würde ich sagen, kann man die Freiheit nur begrifflich entwickeln und nicht empirisch nachweisen. Weil in jedem empirischen Geschehen, was in der Welt materiell oder als Kraftaufwand oder wie auch immer sich realisiert, das kann ich natürlich immer auf seine physikalischen Ursachen zurückführen. Ja? Das hast du nicht ganz durchdacht, aber was mir dazu eingefallen ist, ist, also wenn ich sozusagen nicht frei bin, weil da eine deterministische Kausalkette losgetreten werden muss, dann muss ich mich ja als etwas sehen, was losgelöst ist von dieser Kausalkette, aber mein Gehirn, also ich bin das ja auch, ich bin ja auch materiell, also ich bin ja nicht, weil ich meine, das kann man ja verschieden sehen, aber da muss man ja auch sich überlegen, was davon frei sein soll, also soll es etwas geben, was ich bin, was da anstößt, oder bin ich das? Also, da kommen Sie schon in der Vorstellung in ein logisches Problem, weil wenn es dann etwas gibt, das das Aktionspotenzial anstößt, dann muss das ja selbst wiederum eine physikalische Ursache sein, sonst könnte es ja nichts Physikalisches anstoßen. Physikalische Wirkungen brauchen physikalische Ursachen. Dann haben Sie irgendeine komische Vorstellung von einer Art von geistiger Kraft, die so tippt, die Aktionspotenziale anstupst. Das muss letztendlich, entweder das gibt es nicht, oder das muss eine physikalisch messbare Kraft sein, sonst könnte es nichts anstupsen. Wenn ich eine solche Kraft hätte, ist es nicht mehr oder weniger wahrscheinlich, dass die Aktionspotenziale anstupst, als dass ich durch Wände hindurch Löffel verbiegen kann, wie ist der Typ Uri Geller. Ne? Also wenn ich Materie durch Denken beeinflussen könnte, indem ich meine Aktionspotenziale erzeuge, warum könnte ich dann nicht auch andere Materie beeinflussen, wenn es so eine Kraft gäbe? Das heißt, das ist sozusagen schon eine in sich widersprüchliche Vorstellung. Ja, also ich meinte, dass wenn ich sozusagen frei, also sagen wir, ich bin frei, meinen Arm zu bewegen, und sage, aber das ist aber determiniert durch die Dinge in meinem Gehirn. Also meine Vorstellung, mein Gehirn ist ja auch ich. Also ich bin ja nicht determiniert, dann bin ich ja durch mich determiniert. Also ja. Aber ich bleibe jetzt gerade hängen. Aber das heißt, die Frage, was ist ich? Ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, ich bin mein Gehirn. Ja. Weil ich bin ja nicht einfach nur ein elektrochemischer Prozess. Ja. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, was meint man, wenn man dann ich sagt. Dass der Körper materiell ist und dass der entsprechend den physikalischen und chemischen Gesetzen gehorcht, ist, glaube ich, unwidersprochen. Also ich kann so frei sein, wie ich will. Wenn ich hier aus dem Fenster springe, dann wirkt das Fallgesetz. Das ist so. Davon können wir mal ganz sicher ausgehen. Das heißt, es ist sozusagen eine schwierige Frage, was dann Freiheit überhaupt sein soll. Und das meinte ich mit, das ist dann was sich sozusagen nur abstrakt begrifflich entwickeln lässt und eben gerade nicht empirisch und was von daher eine andere Qualität hat. Und was von daher weder im Gehirn noch im Körper noch sonst wo im Universum in irgendeiner Art und Weise auftauchen kann, weil es sich sozusagen nur begrifflich bestimmen lässt. Und da muss man jetzt irgendwie keine komische dualistische Doppelung aufmachen, weil man dann nämlich genau in diesen Widerspruch gerät. Das macht auch, glaube ich, heute keiner mehr, aber die Vorstellung gibt es bei den Neurophysiologen noch, dass wenn man irgendwie Freiheit sagt, dass man dann von zwei Substanzen ausgeht, wie Descartes, und sagt, es gibt eine materielle Substanz und eine denkende Substanz oder Seele, die dann da irgendwie Wechselwirkung macht, ohne dass es eine physikalische Wechselwirkung ist. Das führt natürlich in die bekannten Widersprüche. Sondern man muss dann sozusagen über die Reflexion gehen dann zeigt sich relativ schnell, dass eine logische gedankliche Verknüpfung der Qualität nach etwas anderes ist als eine kausale Ursache-Wirkungskette. Und dann hat man sozusagen etwas, wo das Bewusstsein dann eben nur als das gefasst werden kann, was es ist, nämlich die gedachten Inhalte, Bedeutungen und Gefühle und eben gerade nicht der Hirnstoffwechsel. Dass das miteinander verknüpft ist, dass, wenn das Gehirn aus ist, das mit dem Bewusstsein auch nicht mehr funktioniert, habe ich ja schon vorhin gesagt, davon kann man ausgehen, aber das hilft einem ja nicht über diese qualitative Differenz hinweg. Das heißt, wenn ich logisch denken kann und wenn ich einsehen kann, dass 2 plus 2 4 ist, dann folgt das ja anderen Regeln als jetzt irgendwie physikalische Regeln und Gesetze. Wenn irgendwie es länger dauert, sich schwierige Gedanken zu machen, dann liegt das ja nicht daran, dass die physisch schwerer sind, dass die mehr Masse haben, sondern dann liegt das sozusagen daran, dass zu fassende Abstraktionsgehalt gedanklich schwieriger zu greifen ist. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob mehr oder weniger Neuronen daran beteiligt sind. Teilweise habe ich gelesen, weisen Forschungen darauf hin, dass auch so ein bisschen das Gegenteil der Fall ist. Sondern ich habe es da sozusagen immer mit einer anderen Ebene zu tun. Das heißt, wenn ich mir die Frage überhaupt stellen kann, bin ich kausal determiniert oder bin ich das nicht, dann setzt ja dieser Frage schon voraus, dass ich einen Begriff von kausaler Determination habe. Und indem ich einen Begriff von kausaler Determination habe, habe ich ja schon einen Bezug auf kausale Determination, der selbst etwas anderes ist als das, was kausale Determination inhaltlich fasst. Das heißt sozusagen, indem ich die ganze Kausalkette denken kann, und versuche das mal ein bisschen leichter zu sagen, kann ich ja nicht nur einfach irgendwie Teil einer Ursache oder Wirkung sein, sondern da muss ich ja sozusagen gedanklich abstrakt die Kausalkette als Ganzes mir denken können. Und damit bin ich ja schon außerhalb von diesen Regeln, indem ich sie begreifen kann. Und ich würde sagen, darin zeigt sich dann die Freiheit, erstmal als sozusagen begriffliche, abstrakte Freiheit. Und wenn man dann um Realisierung von Freiheit im empirischen Alltag spricht, dann wandelt sich der Begriff nochmal und dann bekommt es, glaube ich, eine politische Dimension, die dann darum geht, wie will man sich selbst bestimmen, wie will man leben. Ja, dazu? Dann, dass man in der Matrix ist, dann heißt es ja noch rein, dass man aus der Matrix draußen ist. Mhm. Also deswegen verstehe ich nicht, dass wenn man verstanden hat, dass man deswegen draußen sein soll. Ist ein lustiges Beispiel. Ich würde erstmal sagen, es ist logisch ein bisschen was anderes, aber vielleicht kann man das auch an dem Beispiel zeigen. Woher weiß man denn, dass man in einer Matrix ist? Ja, woher weiß man, dass man kausal determiniert ist? Also, das hat man, also ja, in dem Film hat man es ja draußen und nicht außer, also äußere Einflüsse. Ja, und zwar erst dann, wenn man draußen ist. Das heißt, Neo weiß das auch erst in dem Augenblick, wo er da irgendwie in diesem Schlauch-Schleim-Batterie-Ding aufwacht und auf einmal, Welt ist weg und was ist hier los? Und dann kommt er in dieses komische, halbschrottige Dings da. Was ist das? Raumschiff-U-Boot? U-Boot, ja. Das heißt, es wird ihm schon in der Matrix gesagt, aber er weiß es noch nicht. Das ist irgendwie eine spannende These und er weiß es erst dann, wenn er draußen ist. Das heißt, genau in Ihrem Beispiel ist es eigentlich so, dass man erst weiß, dass man drin war, wenn man nicht mehr drin ist. Aber Sie haben recht, das mit der Kausalität ist noch ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, das ist andersherum. Die Möglichkeit, zu wissen, was kausale Determination ist, setzt ja schon voraus, dass ich eine Kausalkette als Ganze mir denken kann. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur wie jeder Dominostein an einem Punkt, entweder ich stehe oder ich kippe, sondern ich gucke mir die ganze Kette an. Ansonsten habe ich ja keinen Begriff von Kausalität. Der Dominostein weiß nicht, dass er kausal determiniert ist. Indem ich mir aber die ganze Kette angucke, muss ich sozusagen sowohl die früheren Ursachen als auch die antizipierten Wirkungen zugleich mir denken können. Wenn das jetzt wiederum eine Wirkung von etwas wäre, dann komme ich erstmal in einen Regress. Das heißt, da muss es eine andere Kausalkette geben, deren Wirkung es ist, dass ich eine Kausalkette als Gesamtheit mir denken kann. Dann müsste ich sozusagen Teil einer Kausalkette sein, wo an einem Punkt, das muss ja nicht der Schluss sein, wo an einem Punkt das Resultat ist, dass ich einen Begriff von einer Kausalkette habe und diesen Begriff kann ich ja nicht von der Kausalkette haben, deren Teil ich bin, weil die ist ja nicht sozusagen mir gedanklich gleichzeitig gegenwärtig, sondern die ist ja, wenn das die Ursache dafür ist, ja schon vergangen. Wenn ich das Spiel dann sozusagen als unendlichen Regress weiterverfolge, dann bleiben mir zwei Möglichkeiten. Entweder in der Naturerkenntnis des Menschen erkennt letztendlich ein Naturmechanismus sich selbst. Das heißt, wir haben irgendwie vom Urknall bis heute eine Kausalkette im Universum von ganz vielen Kausalketten und an irgendeinem Punkt gibt es Menschen und gibt es Erkenntnis und gibt es Forscher, die sagen, es gab mal einen Urknall. Dann wird die Natur selbst reflexiv und erkennt sich und der Mensch ist sozusagen bloßes Mittel. Das ist eine sehr mystische Vorstellung, die auch noch ein paar logische Probleme hat, weil man dann sozusagen die Natur als denkendes Subjekt annehmen müsste, was sich des menschlichen Gehirns als Medium bedient. Ist schwierig. Oder man hat dann tatsächlich einen Punkt, wo man sagt, okay, wir wechseln den Modus der Qualität. Sagen, die Erkenntnis ist etwas anderes als der erkannte Prozess. Muss etwas anderes sein, weil die Erkenntnis findet ja sozusagen auch zeitlich und auch begrifflich zu einem anderen Punkt statt. Das heißt, die Erkenntnis des Urknalls ist nicht der Urknall, sondern ist sozusagen retrospektiv aus bestimmten kosmologischen Forschungen heraus erschlossen und ist damit der Qualität nach immer etwas anderes als das, was es tatsächlich begreift. Dann braucht man aber ein Subjekt der Erkenntnis und dieses Subjekt der Erkenntnis muss dann derjenige sein, der diese Erkenntnis hat. Dann kann ich erstmal naiv sagen, das bin ich oder das ist der Forscher. Wenn ich dann sage, das Ich ist aber identisch mit dem Gehirn und das Gehirn ist ein naturkausal determinierter Stoff, dann habe ich wieder das Problem, dass ich dann als Erkenntnissubjekt einen kausal determinierten Stoff selbst habe und damit dann letztendlich ein Naturprozess Subjekt seiner Erkenntnis ist. Das führt in Widersprüche. Ich weiß nicht, ob das, Sie gucken so, als sei das nicht irgendwie klar. Ich finde immer, das ist ganz einleuchtend, aber ich beschäftige mich auch schon länger damit. Wenn Sie nochmal sagen können, was die Schwierigkeit ist, kann ich nochmal versuchen, das besser zu erklären. Okay, wir überziehen. Ja, also wir sind nicht, das ist jetzt niemand, der Raum ist. Das Interesse an der Diskussion besteht. Hm. Ja. Ja, aber vielleicht ist zumindest deutlich geworden, was ich meinte mit den Freiheitsbegriff kann man dann erstmal nur abstrakt entwickeln und da kann man nicht empirisch drauf gucken und sagen, hier guckt, an dieser Stelle ist der Mensch frei, weil indem ich von außen auf ihn drauf gucke, ist es immer ein physikalisches Objekt in Raum und Zeit und das muss sich gemäß der Naturgesetzlichkeit verhalten. Alles andere wäre Mystik. Das geht nicht. Und ja, und von daher fällt das dann aber dem Gegenstand nach dann eben auch aus der Hirnforschung eigentlich raus. Ich hätte jetzt irgendwie gerne noch ein schönes Schlusswort gehabt. Aber da wir jetzt noch mal irgendwie ganz das Thema gewechselt haben, fällt mir keins ein. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Habe ich was Wichtiges vergessen? Nein, also ich fand es sehr spannend. Ich habe nur gemerkt, es war ganz viel für mich. Also, ich habe jetzt, glaube ich, auch deswegen gestiegen, mit einer Diskussion anzufangen, weil also irgendwie, gerade so ein bisschen am Arbeiten ist. Und ich wollte fragen, ob es irgendwo was davon verschriftlich gibt, weil ich glaube, ich gerne mein Postfach nachlesen würde, also, online und aufsetzen. Ja, es gibt mehrere Aufsätze. Mit online ist immer schwierig, weil die Verlage die Rechte haben und die wollen nicht, dass man das ins Netz stellt. Ich habe darüber tatsächlich meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe sogar, gut, dass Sie es sagen, genau, Werbeblock. Ich habe ein Exemplar dabei, Kritik der Hirnforschung, Neurophysiologie und Willensfreiheit. Da geht es eben vor allem dann auch um diesen Freiheitsbegriff und die Schwierigkeiten damit. Erschienen im Akademieverlag, renommierter Wissenschaftsverlag, darum leider sehr teuer, kostet auch mit Autorenrabatt über mich 44 Euro. Es gibt aber, habe ich mir sagen lassen, im Netz eine gerippte PDF-Version. Ich erwähne das, um zu sagen, kaufen Sie lieber das Buch und schädigen Sie den Verlag nicht. Aber zumindest gibt es die auch. Und es gibt das Ganze auch als E-Book, auch über den Verlag, noch mal teurer, ich glaube für 54 Euro, also als EPUB-Version. Gibt es denn den letzten Punkt, quasi die Überlegungen zur Willensfreiheit der Literatur, die Sie da wichtig finden? Es gibt dazu unglaublich viel Literatur, von daher ist das schwierig, das jetzt so pauschal zu sagen. Also irgendwie jetzt einen kurzen, brauchbaren Aufsatz, wo ich sagen würde, das ist richtig gut, weiß ich gerade nicht. Aber es gibt halt sehr viel Literatur, die vor allem diese ganzen Schwierigkeiten deutlich macht, wo man sozusagen merkt, die Leute ringen mit dem Begriff. Es gibt zum Beispiel auch von Peter Bieri das Handwerk der Freiheit, wo er versucht, genau das zu machen, von dem ich gerade kurz gesagt habe, dass es unmöglich ist, nämlich sozusagen eine praktische Durchführung des Freiwerdens, wo man dann aber immer nicht genau weiß, wo zeigt sich die Freiheit, weil natürlich in jeder Handlung man gleichzeitig empirische, naturkausale Determiniertheit hat. Und es geht dann letztendlich eher so ein bisschen so um und psychische Taktiken, sich von gewissen Zwängen zu lösen, als um einen wirklichen Begriff der Emanzipation. Es gibt von Gerhard Roth auch mehrere Aufsätze, wo es sozusagen darum geht, die Unfreiheit aufzuzeigen, die auch ganz spannend sind, weil er dabei nochmal immer zeigt, dass das Gefühl, frei zu sein, eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion hat. was eigentlich für den Freiheitsbegriff auch nochmal sehr erhellend ist, weil wenn das eine wichtige Funktion hat und das sozusagen ohne das Gefühl des Freiseins gar nicht funktionieren würde mit dem Denken nach Gerhard Roth, dann fragt man sich, ob er den Freiheitsbegriff nicht letztendlich doch auch braucht. Also es ist mal sozusagen die Vorstellung, man weiß, dass man nicht wirklich frei ist, aber man kann als Mensch nicht anders, als in seinen Handlungen so zu tun, als wäre man frei. Denn ansonsten hätten ja die Überlegungen, die man sich macht, wenn man sich fragt, soll ich Handlung A oder Handlung B machen, gar keinen Gegenstand. Das heißt, da findet man sozusagen bei Roth selber auch so ein paar Ansätze dafür, dass ein Freiheitsbegriff vielleicht doch notwendig ist, sogar wenn man sagt, es gibt sie nicht. Ja, gibt spannende Sachen. Ja, ansonsten herzlichen Dank. Ich hoffe, man konnte einigermaßen folgen. Gut, das freut mich. Dann noch eine schöne Ferienuni.